Ja, Omatazat. Omatazat. Ja, wir sind wieder da bei unserer schönen Sendung und wir haben es wieder geschafft, zu viert uns zusammenzufinden. Diesmal wieder mit unserem beliebten Gast namens Kopeshu. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Ja, Tim ist nicht Gast. Ach so. Tim muss wieder raus. Du darfst noch nicht Hallo sagen. Ja. Ach so. Ich verpasse das jedes Mal. Ja, also wir haben gemerkt, wir wurden wieder beliebter online, wie immer, wenn wir keinen Podcast machen. Wir haben jetzt 101 Likes, glaube ich. Ne? Yeah. Ja, genau, ich bin Henrik. Ja, ist euch das aufgefallen, dass jetzt schon wieder die ganzen Weihnachtssachen in den Supermärkten da sind? Da müssten wir uns mal vielleicht ausführlicher drüber unterhalten. Ja, das wer gut. Hat schon was gekauft? Ich nicht. Ich habe für andere Leute Ich finde, das ist viel zu früh, das wird jedes Jahr früher. Ja. Da bin ich nicht für. Mitte November. Das geht nicht. September schon zum Teil. Ja. Und hast du es schon mal gemerkt, dass man oft, wenn man irgendwo auf Toilette ist, dass dann gerade das Toilettenpapier ausgeht? Bei mir kommt dann immer DHL. So schlimm. Man sitzt zu Hause und wartet auf ein Paket und kann nie auf Toilette gehen. Wegen DHL. Oder halt schlimmer ist noch Hermes, weil die kommen ja auch abends um 10 oder so. Genau. Oder auch gar nicht. Dann sind die schon betrunken, wenn die kommen. Richtig. Naja, wie auch immer. Und wir dachten, wir fangen nochmal an, was aufzunehmen. Yay. Genau, Henning ist nicht mehr dabei. Nee, der hat gesagt vorhin aus Japan, dass er sich das Recht vorbehält. Also erstmal sagt er natürlich schöne Grüße, auch an die Hörer. Und er hat gesagt, er vermisst euch alle sehr. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön. Und er hat auch eine Wanderung gemacht und man kann immer noch mit einem T-Shirt rumgehen. Und er hat behält sich das Recht vor, wenn es scheiße wird, was wir hier fabrizieren, das zurückzuziehen. Und wenn wir das nicht machen, dann sehen wir uns vor Gericht wieder. Das soll ich nochmal so sagen, no pressure. Kann man das ich nicht nennen. Ich schreibe es mir hinter die Ohren. Okay, ich kann es nicht, ich habe Kopfhörer auf. Ja, dann fangen wir mal an. Also ich habe noch ein kleines, schönes Detail gelesen gestern für unsere Freunde, die uns schon länger verfolgen, nämlich was Neues von der Cryon-Schule. Oder ich weiß nicht, inwiefern das neu ist, aber für mich war es seit gestern neu. Ich habe es nämlich bei Twitter gelesen. Nämlich gibt es anscheinend in Österreich so Grüß. Richtig, wir wollten eigentlich jetzt den Rest der Sendung auf so österreichisch machen, aber wir wissen nicht so genau, wie das geht. Ja, mal. Ist das nicht hier mal so ein Schmarrn und Paradeiser und sowas? Das auf ist jeden Fall, Hauptsache so, es ist rassistisch. Man sagt doch immer so, küsst die Hand und so. Und bam, oder fix und sowas. Und Schlagobers. Ja. Ach, Schlagobers, ja. Und Ordinationszelten. So, wie auch damit immer. Haben wir das, dieses Land abgedeckt. Genau, heute ist nämlich Humoralpathologien international. Genau, international. Heute Österreich. Und dort gibt es sowas für Arbeitslose, dass die vom dortigen Arbeitsamt, ich weiß nicht, wie das da heißt, Arbeitsordinationszentrum. Weiß ich nicht. Vielleicht heißt es da auch nicht Arbeit. Ich habe auch gelernt, in Österreich heißt Ferienjob Ferialjob. Was? Ja, ich glaube, das haben wir sogar schon mal vor 5 Folgen oder so. Das kann sein. Ferialjob-Podcast. Wir wiederholen uns wirklich. Entschuldigung an unsere österreichischen Zuhörer. Alle 2. Und dort kriegt man dann Geld vom Amt, wenn man faul auf der Haut liegt und dann einen Kurs macht irgendwo. Und man kann sich anscheinend, wenn man Ausbilder ist, da bewerben, dass man anerkannt wird, dass praktisch die Ausbildung gefördert wird. Und jetzt ratet mal, wer da anerkannt ist. Ich sage es schon, die Cryon-Schule. Oh. Also man kann Geld dafür kriegen, dass man diesen 48-schrittigen Energiekurs macht. Und was ist man am Ende? Diplom-Bioenergetiker. Ja. Was? Diplom ist doch gar nicht anerkannt international. Diplom ist doch nichts wert. Ja, also ja, Diplom, da müssen manche Leute studieren für ein paar Jahre. Die kriegen das, wenn sie ein paar Sitzungen auf der Cryon-Schule abholen. Ja, 48 Schritte, das ist schon schwer. Vor allem Diplom gibt es doch in Österreich gar nicht. Das heißt halt auch anders. Das ist nur, weil das so ähnlich wie das Deutsche. Das heißt dann Matura. Genau, ja. Auch außerdem auch ist es auf Diplom einfach schwerer, die Universität zu wechseln. Ja, zum Beispiel von Cryon nach Melek Metatron. Genau. Ja. Ich finde das nicht in Ordnung. Also, das war es jetzt schon von der Cryon-Schule. Ich finde das nur ein interessantes Detail. Es gab ja auch mal, dass in Deutschland vom Arbeitsamt gefördert wurde, also noch von einem halben Jahr oder so Astrologie-Ausbildung, aber das hat jetzt anscheinend aufgehört. Schade. Das hätten die aber haben die jetzt vorher neu eigentlich die Ursprungs... Das hätten sie vorhersehen können eigentlich, dass das nicht Das stimmt, geht. Das hätte man... Stand in den Sternen. Für mich auf jeden Fall. Kann man eigentlich jetzt neu die Ursprungsnamen bei Cryon haben? Ja, Ursprungsnamen gibt es jetzt online. Auch bei Cryon. Bei cryonschule.de. Ja. Da kann man Ursprungsnamen kaufen. Wie viel also zahlt man für so einen Ursprungsnamen? Das kommt drauf an. Wenn du nur einen Ursprungsnamen willst, dann kostet es 40 Euro. Und wenn du schon in deren Programm bist, dann kostet es nur 20 Euro. Oh. Aber es war früher, war das Angebot von einer anderen Organisation oder wie? Das war auch Cryon-Schule, aber da musste man irgendwie was offline machen. Jetzt kann man das anscheinend online machen. Ah, Ursprungsnamen jetzt online. Jetzt online. Per PayPal. Internet online. Die gab es vorher nämlich nicht online, außer bei uns. Aber das will auch keiner mehr haben anscheinend. Gehen jetzt alle zu Cryon, weil es das jetzt online gibt. Weil es wollte keiner einen Ursprungsnamen dieses Mal. Oder es hat sich keiner geäußert, der also auf jeden Fall konkret einen Ursprungsnamen wollte. Ja. Auf jeden Fall, deswegen waren die letzten drei meiner Reisen nach Lemuria namenlos geblieben und die Lemurianer sind auch schon ein bisschen wütend. Ja. Ich habe jetzt gesehen, dass unsere verstorbenen Hunde da nicht mehr gut behandelt werden, sondern an den Ohren an Bäume genagelt sind. Wow. Und ich musste für alle Freunde und Verwandten nochmal Namen channeln und beim dritten Mal channeln für alle Freunde und Verwandten haben die jetzt auch keinen Bock mehr auf neue. Ja, deswegen also, ist das jetzt vorbei. Das danke, Zuhörer. Ja, echt. Habt da wieder mal. Ihr habt die Hunde auf dem Gewissen. Habt da echt toll aber gemacht. Nur die Ohren. Ja, also, ja, ist nicht nur so schlimm. Was habt ihr denn stattdessen wieder gemacht hier? Gwupp-Mitgliedschaft beantragt oder so ein Scheiß. Also mal echt hier, ich möchte mal kurz sagen, alles schlecht ist. Gwupp, ESO-Watch, wie heißen die einen hier? Alexandra und Alex, die mag ich auch nicht. Nur gut sind wir, also bitte weiter in unserem Podcast hören. Ja, aber das ist auch die letzte Folge. Ist ja die letzte Folge. Ja, heute ist die Folge, in der Chief O'Brien stirbt und nächstes Mal geht's dann weiter mit ganz anderen Podcast. Also nächstes Mal wollen wir nur noch über Österreich reden. Oder Japan. Ja, je nachdem. Also es ist ja ziemlich ähnlich. Wir können auch einfach mal nur auf Japanisch reden. Ja, nein. Nein. Das heißt auf Japanisch Njet. Ah, apropos Japan. Sind wir ja schon bei dem Thema angekommen, oder? Ja, genau. Ach ja, richtig, Japan. Was für eine gute Überleitung, Becker. Also jetzt wirklich international heute. Ja. Also um jetzt uns nochmal auf Japanisch zu begrüßen. Ni hao, liebe Hörer. Kamsahamnida. Wir haben aus Japan bekommen, geschenkt. Geschenkt. Zeitschriften aus der esoterischen japanischen Szene. Aber das heißt ja da Esotelik, oder? Was heißt da Esotelik? Genau. Das Gute, die Hörer haben das Glück, heute mit vier Japanologen hier eine Reise nach Japan unternehmen zu dürfen. Aber eine obskure ist alles Reise. Natürlich verbrieft, was wir hier sagen. Japan erstmal ein fernöstliches Inselreich bei der aufgehenden Sonne. Richtig. Ja. Ungefähr da, wo die Sonne aufgeht. Müsste allen bekannt sein, das ist da, wo Hokkaido ist. Das ist da sehr heiß. Ja. Genau. Da kommen die Kürbisse her. die Hokkaidos. Das ist total belanglos jetzt nach Halloween. Ja, da sind wieder ein Jahr, denkt keiner mehr an Japan. Also Halloween fand ich aber schön dieses Jahr. Ich auch. Wir haben zusammen gefeiert. Wir haben gefeiert. Yeah! Ich war auch da, aber ich habe nicht gefeiert. Ja, deswegen durftest du auch nicht in unsere High Five joinen. Ja. Ich war nicht da, ich hatte Batman-Syndrom. Genau. Das stimmt. Deswegen warst du nicht da. Erklär mal kurz, was ist Batman-Syndrom denn das Batman-Syndrom ist. Batman-Syndrom ist, wenn du morgens aufwachst und dich nicht mehr bewegen kannst. Und also da den Nacken und den Oberkörper nicht mehr bewegen und nur noch, dass du das Glück haben musst, auf einem Drehstuhl zu sitzen, damit du die Leute neben dir sehen kannst. Deswegen, meine Theorie, hat das Batmobil auch keine Rücksitze. Weil falls Batman losfährt und plötzlich ist hinter ihm ein Bösewicht, der sich von den Sitzen erhebt, dann kann Batman sich nicht umdrehen. Oder wenn ein Bat Baby auf einmal schreit und seine Windeln gewechselt haben will, Batman kann sich nicht umdrehen. Nee. Nein. Also aber nur das Batman-Syndrom vor dem Dark Knight, weil ab Dark Knight kann er ja den Kopf drehen, leider. Ja. Deswegen ist er auch nicht mehr so gut. Ja. Außerdem hat er irgendwas am Hals. Wir wissen nicht was. Genau. Das ist heute ja der beste Podcast. Nein, das ist der beste, ja, wirklich. Der beste Podcast. Nein. Wir sind genau wie Big Bang Theory. Wir machen so Insider-Geek-Humor über Sachen, die keiner kennt, außer richtige Nerds, wie zum Beispiel Batman. Oder Avatar. Richtig. Oder Star Wars. Richtig. Wenn wir aber Avatar gucken, dann meinen wir M. Night Shyamalan. So, was haben wir? Wir haben ein geiles Heft. Genau, wir haben bekommen nämlich Hefte von Anunu. Der hat uns die aus Japan mitgebracht. Danke. Der war nur dafür in Japan und um ganz viele Spenden zu sammeln. Oder beziehungsweise um sich spendenbedürftige Gegenden auch anzugucken. Richtig. Und wenn man spenden möchte, haben wir auch in unseren Shownotes einen Link auf die Spendenseite. Genau. Also wenn man sich das ist nicht für uns, sondern das ist für Gebiete in Japan, die von den Flut betroffen waren. Ja, und damit es zum nächsten Halloween auch wieder Kürbisse gibt. Genau. Also man tut sich selbst auch was Gutes dafür. Das ist eine langfristige Geschichte, also nicht nur so kurzfristige Hilfe wie Kleiderpakete oder sowas, sondern etwas, nee, die sind schon richtig dicke Strickpullis. Ja. Und Socken. Nein. Ja, und Dauerwurst. Es ist so, vor allen Dingen, es wird, glaube ich, so, es wird angedacht, so Kindereinrichtungen oder so bildungstechnische Einrichtungen zu sponsern, dass halt auch Leute nachkommen, die dementsprechend ausgebildet werden können. Ja. Nein, egal. Ist kein Satz. Auf jeden Fall haben wir dieses Heft bekommen, was ihr hier seht, das ein schönes Cover hat. Das heißt Sugoi Kigaderu und das heißt eine großartige Kraft kommt heraus und hervor. DVD-Buch. Ja. Und wenn man erstmal das Cover sich anschaut, also das ich habe ein Foto, wenn der Podcast live geht, auf jeden Fall auch schon getwittert von dem Cover, dass man sich das ansehen kann. Wer interessiert ist, das Cover verspricht erstmal eine Weltneuheit. Und es kommen sozusagen aus dem Bildschirm Sugoi-Ki, also die erstaunliche Kraft, und Gekidama. Und Gekidama wusste ich auch nicht genau, was das ist, dann habe ich das mal gegoogelt. Das heißt, ist laut Internet eine Spezialtechnik aus Dragon Ball, aus dem Manga. Und das geht dabei darum, dass man seine Energie von einer Person, dass man die bündelt und in ein Energiegeschoss umwandelt. Und das hat jetzt die Pro-Seite, dass es sehr stark ist und eine gute Zerstörungskraft hat, aber allerdings ist man beim Bündeln selber schutzlos. Ach, also muss man also schon aufpassen. Ist das echt Kamehameha? Nein, das ist das Gekidama. Ja. Das ist ein anderes. Das ist was anderes. Echt? Okay. Aber ich erinnere mich ganz dunkel. Okay. Wirklich? Ja, ich erinnere mich wirklich. Ah, okay, ich habe das noch nie gehört. Frage an alle Hörer, die Dragon Ball Fans sind, wo ist der Unterschied zwischen Kamehameha und Gekidama? Ja. Ja, ist doch klar, die eine Kraft macht man so aus sich selbst heraus und die andere von den anderen. Da bündelt man die Energie der anderen. Echt, bei Kamehameha? Nein, bei dem anderen. Bei Gekidama, was hast du gerade vorgelesen? Nee, die innere Person, Energie einer Person, also von sich selber. Ach so. Stand da schon. Ich habe es übersetzt, nicht so schön aus Japanisch, weil das auf Deutsch natürlich gar nicht drin stand, was das ist. Stand da nichts Deutsches drin? Ich habe es ehrlich gesagt nur auf Japanisch gegoogelt, weil ich dachte, kann man es besser finden. Und auf jeden Fall versprechen die dann hier unten in diesem pinken Teil, dass man dadurch kriegt Erfolg im Job, 3 Millionen Yen im Monatsgehalt, hohe Lotteriegewinne, Zurückschlagen von Depressionen und schweren Krankheiten und auch Kindersegen. Kindersegen. Das kann man das haben. Ja, und das machen für uns diese beiden alten Männer, die hier auf dem Cover sind. Ja. Der macht vielleicht ja gerade Gekki da mal der Rechte. Ja, genau. Der hat nämlich so ein Leuchtding. So eine Leuchte in der Hand. Aber erstmal ist es hier der Linke, der so ganz ernst guckt. Das ist Cho Eisho. Also ich glaube, das ist vielleicht ein Taiwanese oder sowas. Er hat einen komischen Namen. Und das ist der Vorsitzende der gesamtjapanischen Qigong-Meistervereinigung und Direktor der Schule zur Ausbildung von Qigong-Meistern nach der Cho-Methode. Und diese Cho-Methode ist die Methode von Cho Eisho. Also das ist seine eigene Schule wahrscheinlich. Aber Qigong ist das, was alte Leute im Park machen, oder? Ja, Qigong ist das, worum es hier ehrlich gesagt sogar geht. Ah, ja. Weil hier steht ja hier, wo steht das überhaupt? Also Kiko, es geht immer nur um Kiko. Und Kiko ist halt Qigong auf Japanisch, ne? Und der andere ist Doktor. Nein, das ist nicht Doktor, das ist Doktor. Das ist ein echter Doktor, nämlich Tomabechi Hideto. Doktor für was? Der ein Gelehrter für Hirnfunktion steht hier, also ein Hirni. Und außerdem ist er auch Doktor gewesen an der Carnegie Mellon University. Und das ist wirklich eine echte, Ivy League-Universität in Pittsburgh, also wer das nicht weiß. Und außerdem ist er der ehrwürdige Lehrmeister von irgendwas, was ich nicht verstehe, weil das kann Google nicht finden. Immer wenn man das googelt, dann steht das nur, findet man nur Seiten, wo sein Name steht und danach ist dann diese Folge an Schriftzeichen. Vielleicht ist es sein Zuhause, so ein Büro in seinem Zuhause oder so. Ja, vielleicht. Vielleicht. Auf jeden Fall habe ich noch was anderes gefunden, weil er hat auch auf dieser Carnegie University so eine Seite, wo er vorgestellt hat, weil da ist der bekannt als Adjunct Fellow, ist er da geführt. Ich weiß nicht, was ein Adjunct Fellow ist. Ich weiß, Adjunct heißt ja außerordentlicher Honorarprofessor oder sowas, kann man sagen, wenn man Adjunct irgendwas ist. Ich glaube, das ist so das Niedrigste, was man haben kann und noch irgendeine Verbindung zu irgendwas haben. Ja, er hat da früher halt mal gelehrt und geforscht an diesem komischen Sci-Lab davon und dann hat er auch in Japan und in der Sofia-Universität war der auch. Und außerdem ist er, hier steht auch noch, habe ich mal rausgeschrieben, also known as a popular writer and speaker in Japan, constantly publishing over 10 books every year. Was? Covering diverse areas from psychology, human development to finance and economics and some books have sold over 200.000 copies in Japan. Also er ist auf jeden Fall Big League. Ziemlich produktiv. Ja. Außerdem gibt er large audience lectures on human mind and human development in Japan. He owns a number of companies in Japan, including a popular magazine publishing company, wahrscheinlich diese Company, wo das herausgekommen ist, an advertising agency, a travel agency and a management consulting firm. Wow. Also der, das ist cool, dass der eigentlich so ein Doktor ist, und wenn man den auf Englisch sucht, dann hat er auch, sitzt er ganz normal im Anzug, und hier hat er so eine komische, so eine komische Robe an. So, die ganz chinesisch aussieht eigentlich eher, nicht japanisch. Ja. Oder wie so ein, na, weiß ich auch nicht. So eine komische Mönchsrobe. Ja. So buddhistische. Genau, und diese beiden haben sich also, der Tomavecchi-Doktor haben sich so Double Team-mäßig zusammengeschlossen. Und er ist auch als die Hand Gottes bekannt. Das steht hier oben so, dass sie sich so zusammengeschlossen haben. Und das, die Hand Gottes und der andere. Er ist Maradona. Ja. Und der, dieser Qigong-Mensch ist auch der, der Ben Kenobi ausgebildet hat. Schon. Ja, ist schon derselbe. Es ist schon derselbe Qigong-Jin. Ja, okay. Ja, und... Er hat sich aber die Haare geschnitten. Ja, da war er ja noch jünger. So, der ist ja auch in den Todesstern gefallen. Und dann hat er jetzt schreit er ja nein in der neuen Version des Films. Macht doch nicht schon wieder so Insider-Witz über Star Wars. Versteht doch kein Mensch. Und auf jeden Fall ist die Mission der beiden, auf jeden Fall ist es das Leben von uns allen zu verbessern. Also so ähnlich auch wie Wesley Snipes, wie Dennis Rodman und Jean-Claude Van Damme in Double Team. Ja. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich so, das Leben verbessern? Also ja, also mit Qigong. Und jetzt erstmal geguckt habe ich, was die sagen, was die machen. Im Vorwort steht das dann drin. Ihr müsst jetzt sehen, liebe Hörer, das wurde jetzt von rechts nach links und von hinten nach vorne geblättert. Oh mein Gott. Ganz crazy. Ja. Krass. Die Zeitschrift, die fängt von hinten an. Und ich glaube, das liegt daran, dass es eine esoterische Zeitschrift ist. Ja. In Japan fangen esoterische Zeitschriften immer von hinten an, genau wie Manga. Ja, das ist so ein Trick, damit man es leichter erkennen kann. Ja. Ganz kurze Frage, ist das eine Sonderausgabe, dieses Heft, oder ist es ein irgendwie monatliches Magazin? Das ist eigentlich es gibt in diesem Verlag ein monatliches Magazin, und das heißt Juho Bika, was auch immer das heißen mag, Juho Bika Magazin. Und dieses Juho Bika Magazin, das ist eine Sonderausgabe, da wurde dieser Show Eisho immer mit seinem Qigong drin gefeatured jede Woche, oder jeden Monat, ich glaube, das ist ein monatliches Magazin, und dann mit seinen Übungen, und jetzt ist das einmal alles zusammen herausgegeben worden. Das sagt jetzt auch das Vorwort. Das sagt nämlich, die Wahrnehmung von Qigong wächst in Japan und auch weltweit. Aha. Und in diesem Buch soll das wahre Qigong aus China gezeigt werden, und deshalb werden Geheimtechniken gezeigt. Yeah. Wieso sind die geheim? Weil die einfach sonst nur vom Meister zum Schüler weitergegeben werden und nicht einer größeren Gruppe von Menschen bekannt werden. Aber ist das okay dann für diesen Meister, dass der hier das so einfach verbreitet? Ja. weil er ist ein Gutmensch. Ach so. Und deswegen verkauft er dieses Heft ganz günstig. Ist das ungefähr so wie der maskierte Magier? Ja, bei Sat.1 früher, der immer alles verraten hat. Der immer gesagt hat, also in Wirklichkeit, wenn ich mich befreie aus einer Kette unter Wasser, dann war die schon vorher nicht richtig zu. Genau, das ist aber ganz langweilig. So Geheimtricks von Magiern. Genau. Und dann, genau so ist das. Aber hier ist es auch so, dass da steht im nächsten Absatz, Wissenschaftler den Effekt oder die Wirkungskraft von dem Cho Qigong bestätigt haben. Und allein, dass diese Geheimtechniken jetzt zum ersten Mal auf einer DVD erhältlich sind, ist ein geschichtemachendes Ereignis. Beziehungsweise ist es wieder japanisch, formuliert man, die sagen, man könnte es ein geschichtemachendes Ereignis nennen. Die sind immer weil so die höflich. Sagen das immer so indirekt. Ja, das ist da so Brauch. Das gehört in die Kultur. Die möchten halt nicht gleich so angeben, aber sie möchten schon klar machen, das ist jetzt nicht einfach nur mal so eine DVD. Ja, deswegen habe ich das jetzt auch kulturell übersetzt und habe gesagt, das ist einfach so. Sehr auch gut. Wenn die das jetzt sich natürlich immer diese Hintertür offen halten, diese findigen kleinen Wiesel. Ja, und jetzt hier in diesem Buch werden vor allem die Geheimtechniken, zwei Geheimtechniken vorgestellt, nämlich das Pudu-Pudu-Qigong. Ja. Du kannst ruhig ins Mikrofon lachen. Ja, es ist auch wirklich so doof. Das klingt nicht nur blöd, das klingt auch auf Japanisch doof. Pudu Pudu Qigong. Und das Taikyo Kukyo. Warum klingt eins so cool und eins so dumm? Andere, wie ist denn das passiert? Das andere heißt Taikyo Kukyo. Also, das ist also ein Tai Chi. Taikyoku ist ja Tai Chi, also Tai Chi Ball oder sowas. Und das ist eigentlich, dieser Tai Chi Ball wieder dieser Dragon Ball Ball. Ja, ja. Also, die haben das einfach auf dem Cover anders genannt, und dieses Wort vom Cover kommt nicht wieder vor, das auch nur das Dragon Ball man kennt. Deswegen kauft sich das dann von nach dem Cover und denkt, ich lerne es hier Kamehameha, und dann lernt man nur Tai Chi Ball. Und ich denke hier Puru Puru Qigong und Taikyoku Kyugu ist jetzt der neueste, beliebteste Zungenbrecher in Japan. Wer 10-mal die beiden Sachen hintereinander sagen kann. Der bekommt einen Reiskuchen. Außerdem wissen wir aus Dragon Ball, dass wenn man diese Technik anwendet, dass man die parallel dazu hinausschreien muss. Schwer, aber. Ja, das stimmt. Puru, puru. Puru, puru, Kiko. Ja, genau, so ist das. Und das macht, also das ist der Teil, den jetzt der Meister Cho beiträgt. Und währenddessen macht Dr. Tomabechi, steuert sein Hirni-Wissen als Hirni. Wie heißt der Typ? Tomabechi. Tomabechi. Ja. Was ist denn das für ein komischer Name? Weiß ich nicht. Ich glaube, das stand da so. Wie schreibt man das denn? Ja, so, Tomabechi. Ja. Tomabechi Hideto. Das hat sich ausgedacht an. Ja. Auf jeden Fall, Doktor, er ist ja Hirni vom Dienst und kann das halt dann dazu schreiben, was er alles halt an erstaunlichen Dingen herausgefunden hat. Und es wird auch angesprochen, dass es natürlich nach diesem Titel und der Aufmachung gibt es natürlich Zweifler, aber das Buch soll helfen trotzdem bei, für Gesundheit, Glück, eine bessere Umwelt, Weltfrieden und viel mehr. Und es ist außerdem noch ein epochemachendes Werk. Das sagt er, dass das Vorwort. Ach, wenn es nur der Weltfrieden ist, dann das kriegen die schon hin. Ja, und dann folgen 4 Seiten, wo Tomabechi und Cho immer so in so beschwörenden Posen gezeigt werden. Oh, das sieht voll dramatisch aus. Ja, und ich so. Finde vor allem das gut. Ja. Der steht da mit ausgebreiteten Armen und den Kopf nach hinten gerissen und den Mund ganz weit auf und den ganz weißen Klamotten. Sieht aus, als ob er schreit, aber eigentlich ist das tiefes Einatmen. Ach so. Das habe ich später nochmal gesehen in dem Heft. Und Tomabechi sitzt immer so, als ob der querschnittsgelähmt wäre und ein bisschen behindert wäre. Ja, schon, wieder da bin. Also, nein, also ein bisschen beeinträchtigt mental. Ja, schon, auch eher oder? Körperlich. Er guckt irgendwie so, als ob er da einfach hingesetzt wurde. Aber er hat das ja eigentlich, er ist eigentlich der, der das. Er ist, so, der das gemacht hat. Ja. Oder hier. Aber noch er hat Bild. Immer so ein nettes Lächeln drauf. Er sieht aus wie eine Mischung aus Hypnotoad und Amy Wong. Ungefähr. Ja. Ja. Ne? Ja. Ja. Genau, und ich mag es eigentlich, dass Tomabechi immer so ein bisschen. Einfach, der guckt einfach nur irgendwie und der Cho ist immer ganz ernst. Der dem kann man das auf jeden Fall abkaufen. Das sieht wirklich, der guckt einem dem Zuschauer in die Augen. Er guckt auch immer sehr angestrengt. Ja, der sieht aus wie ein Karpfen. Seine Tochter sieht auch so aus, aber das ist später. Was? Ja, und hier haben wir eine Seite mit ganz vielen Testimonials. Ja. Dann erstmal eine Doppelseite. Also einfach so, was die Leute so schreiben darüber. Genau, die sagen. Sind das anonyme Leute? Nee, das da steht Namen, immer, zum Beispiel, ich habe es übersetzt ein paar, da steht zum Beispiel ein Leser, ich habe viel im Lotto gewonnen. Also bist du ganz als anonym oder hier auch ziemlich unanonym. Eine 27-jährige Angestellte oder ein 27-jähriger Angestellter, das kann man im Japanischen nie so sagen. Ich fühle meinen Körper sehr warm und mein Blut pochend, das ist ein tolles Gefühl. Eine 44-jährige Frau, wir unterhalten uns wieder besser in der Ehe und auch mit der entfremdeten Tochter ist die Beziehung besser geworden. Das hört sich gut an. Ja. Die entfremdete Tochter. Ja. Durch Gekidama. Durch Gekidama. Und eine 46-jährige Frau sagt, über 40 Jahre war ich allein, jetzt sieht es so aus, als würde ich bald heiraten. Oh. Ein 18-jähriger Junge, ich kann mich besser konzentrieren und meine Noten wurden besser. Eine 26-jährige Frau, ich bin 2 Zentimeter gewachsen. Oh, das will ich auch ausprobieren. Eine 50-jährige Hausfrau, mein scheiß Rheuma ist besser. Also scheiß hat sie nicht gesagt, aber so ungefähr das schmerzhafte Rheuma. Ich habe es mal ein bisschen frei kulturell übersetzt. Hm. Eine 40-jährige Angestellte sagt, mit einem großen Rülpser ist viel Schleim. Was? Mit einem großen Rülpser ist viel Schleim rausgekommen. Ich habe vergessen, dass das da steht, deswegen musste ich nachher Und hier, das ist für dich interessant, Tim, eine 43-jährige Frau meinte, Kopfschmerzen und Nackenschmerzen sind weg. Gekidama gegen Batman. Genau. Ja, und dazu sind dann immer so die Posen, die er machen kann. Naja, also es sind immer nur Bilder von dem Joe, der irgendwie doof rumsitzt. Ja. Und dann gibt es eine Doppelseite, wo nochmal drin steht, was in dem Heft ist und auf der DVD. Also es ist so eine Art Inhaltsverzeichnis. Ja, und dann kommt ein Manga, wo erzählt wird, was man alles kann mit Pudu Pudu. Und ach, das sieht ja süß aus. Der ist ziemlich süß. Also hier, ihr kennt ihn vielleicht, die sagt da eine Junge, der hier durch den Regen läuft. Ja. Der sagt, oh nein, es regnet, ich muss schnell nach Hause mit so einer kleinen Schulterkappe. Das ist Tomabechi. Ah. Und dann wurde nämlich, wurde Tomabechi vom Blitz getroffen. Was? Wow. Und ist in den Weltraum geflogen. Und dann hat er gemerkt, Moment, es kommt ja ganz viel Energie aus mir raus. Und dann hat er festgestellt, dass er mit dieser ganz viel, dass ganz viel Energie aus ihm rauskommt und mehr dazu auf Seite 50. Also das ist eigentlich nochmal in Manga eine Art Inhaltsverzeichnis. Wow. Und dann später nach einiger Zeit in Amerika in einer Forschungseinrichtung. Da ist jetzt wieder Tomabachi, der sieht aus wie eine Frau, weil der hat ja so lange Haare. Als Manga sieht er noch mehr aus wie eine Frau. Der sagt, hier. Haben so rote Wangen gemacht. Er sagt, guten Tag, ich bin. Weil er voller Energie ich bin Tomabachi Hideto und ich sende Ihnen, Patientin, jetzt Kraft. Und sie sagt, ist das wirklich, wird das wirklich was gegen meinen Krebs unternehmen können? Und dann sieht man so, dass aus seinen Händen Strahlen rauskommen auf die Frau und sie sagt, hä, Moment, das fühlt sich aber seltsam an. Sieht auch aus, als würde sie pupsen vielleicht. Ja, genau, und sie pupst auch. Ach, es geht, okay, ehrlich gesagt, ziemlich viel um Pupsen dabei. Und dann, das Ergebnis im nächsten Bild, der Gun ist komplett weg. Also der Gun heißt Krebs auf Japanisch und er hat es geschafft, der Tomabachi. Ja, und Tomabachi hat es so gemacht, indem er hier ein Zettel in der Hand, wo drauf steht, bin krank und das krank ist durchgestrichen und stattdessen steht da gesund. Also ich bin gesund. Und dann hat er den Kopf von der Frau aufgemacht, dass man ihr Gehirn auch sieht, wie auf dem Bild. Oh. Und hat er diesen Zettel reingemacht. Und daneben steht, oh. Ja. Und, dann sagt er nämlich, es ist wichtig, das heißt, das nennt er den inneren Ausdruck, also das innere Bild, dieses Image zu ändern. Und wenn man das macht, dann kann man diese verschiedenen Sachen, die auf dem nächsten Panel gezeigt werden, nämlich viel Geld bekommen, hier einen Arbeitsvertrag bekommen, Heirat und fliegen. Nee, das wird einfach nur gesund sein. Sieht aber aus wie Fliegen. Sieht aus wie Fliegen, ja. Okay, das ist die erste Seite. Und jetzt geht's weiter. Sprung nach 2010. Jetzt hat Tomabachi gedacht, okay, ich bringe das einfach an alle raus. Hier, das Buch mit der DVD. Ja. Schon wieder wird das gesagt, dass das Buch gut und großartig ist. Und er präsentiert jetzt hier den Cho, der auch gemalt ist. Und er sieht eigentlich auch viel lieber aus als der böse alte Mann. Er sieht nicht ganz so aus wie ein Karpfen. Und da steht auch nochmal unten drunter, guck mal, auch von dem geht ganz viel Energie aus, was man wieder erkennt, dass so orange Spaghetti-Nudeln aus ihm rausfliegen. Er könnte auch stinken. Ja. Je nachdem, wie das gemeint ist. Es sieht auch so aus, als würde er stinken. Ja, das könnte auch so sein, genau. Und dann sieht man jetzt nochmal, dass es ganz viele Forschungsergebnisse zu Cho auf der ganzen Welt gibt, wo gesagt wird, die Wissenschaft hat wirklich festgestellt, dass sein Qigong wirkt und dann geht's so weiter, dass wie die DVD aufgenommen wird und dass auch die Leute zu Hause ganz viele Erfolge haben und dann werden nochmal die gleichen Erfolge gezeigt wie vorhin auch auf der letzten Seite, schöner Parallelismus hier. Ja. Wie alle das auch durch den Fernseher gelernt haben und Tomabachi ist nochmal klein in der Ecke und freut sich, dass er das so gut gemacht hat. Vielleicht soll ich das auch nochmal fotografieren und twittern, das ist so ein dummer Comic. Den Comic müssen wir auch dazu packen irgendwie. Ja. Und dann ist auf der nächsten Seite irgendwie so ein Ausflug mit von Cho zu irgendwelchen, das sieht aus wie zu Adligen, ich habe das nicht ganz verstanden. Ach doch, es wird noch gezeigt, dass dieses Qigong aus ganz alten da ist so ein Stammbaum gemalt, ja, von aus China herkommt, aus einer ganz alten Dynastie. Und dann ist es über ganz viele Menschen und einen Panda zu den heutigen Menschen gekommen. Der Qigong-Panda. Der Qigong. Und dann wird eigentlich das alles nochmal wiederholt. Hier ist nochmal die von Cho, die Tochter, die auch zeigt Frauen, wie man das machen kann. Und auch sie ist auf der DVD. Aber warum haben die immer so X-Augen, während die das machen? Und am Ende sagen alle nochmal, jetzt aber schnell mit dem Buch anfangen zu lesen. Und auch die Katze hat die DVD in der Hand. Ja, die guckt die bestimmt an. Das ist eine gute Beschreibung, glaube ich, wenn man das nicht gesehen hat. Und die Katze hat die DVD in der Hand, genau. Das ist aber so. So. Okay. Ja, und jetzt plötzlich ist auch die Tochter dabei in dem Heft. Genau. Wenn nämlich als nächstes kommt, also das war auf jeden Fall sozusagen eine Art Origin-Story von Tomabachi. Ja. Wie man als Superheld so ist, dass man vom Blitz getroffen wird und danach die Menschheit errettet. Das ist Tomabachi Begins. Ja. Der letzte Film mit Batman-Syndrom. Und jetzt kommt ein Artikel mit einem Gespräch zwischen Cho und Tomabachi mit ganz vielen ernsten Fotos und es geht vor allen Dingen immer nur darum, dass Pudu Pudu ganz wichtig ist. Und was ist denn Pudu Pudu? Ja, Pudu Pudu ist einfach so Pudu Pudu Pudu. Das ist, dass man so ganz schnell vibriert einfach. Ach, ja. Nur. Ja. Das sieht man gleich noch, aber beim Artikel hier, da war auch ein schönes Foto bei, wo ist denn das? Da sind ganz viele Seiten, das ist so ein Zwiegespräch, da machen alle Senden auf einem Foto nochmal Energie am Ende. Genau. Nämlich hier, das ist Cho, das ist Tomabachi. Also Cho macht das ganz ernst. Tomabachi sitzt wieder so, als ob er nicht so richtig daran klappt. Und das nicht so sieht bekifft aus. Und seine Tochter sieht so aus, als ob sie das nur so macht, weil sie ihrem Vater einen Gefallen tun möchte. Und deswegen auch dabei ist. Aber sie lacht eher so, als ob sie es nicht ernst nimmt. Und die sieht wirklich aus wie ein Fisch. Ja. Finde ich gar nicht mal so. Ich finde, die sieht total aus wie ein Fisch. Und außerdem wird noch gesagt, also, dass die Tochter heißt Chanchi und sie soll... Der Name. Haben die sich den Namen ausgedacht? Ja, die sind ja so aus Thailand oder sowas, ich weiß es nicht. Okay. Er ist aus Thailand, aus Taiwan, glaube ich. und ist auch egal, das ist eigentlich dasselbe. Asien. Ist ja dasselbe, Thailand und Taiwan. Ach, geht's da auch um Abnehmen, sehe ich gerade? Ja, so auch. Bild. Auch. Es geht auch so um dicke Abnehmen. Frauen sind unglücklich, da ist so ein gebrochenes Herz. Genau, und dann wird wieder der Kopf aufgeschnitten, dass man das Gehirn sieht und eine Seite aufgepackt, wo drauf steht, so darf ich nicht sein. Und dann daneben so ein Schrägstrich, dann ist die Frau ganz schlank und hat ein rosa Kleidchen an, weil nur schlanke Frauen rosa tragen. Und hinter ihr steht ein Mann mit Blumen, der sie anscheinend stalkt. Außerdem steht Rich in ihrer Handtasche. Genau, ihre Handtasche ist voll mit Riches after. Er muss ja sagen, das ist zwar jetzt alles so eine schon sehr himmlische Kraft und sowas, aber die Anwendungszwecke sind dann doch sehr irdisch. Also der Hauptanwendungszweck für Frauen, der in diesem Heft propagiert wird, ist einerseits abnehmen und andererseits größere Brüste bekommen. Ja, das ist Spoiler Alert. Aber das ist schon interessant. Ja. Aber reich werden kann jeder damit, ne? Ja, jeder. Doch. Und wenn man, naja, das dazu später. Und Chan-Chi soll nämlich später für Cho in Japan weiter, das Cho-Qigong weiter. Also Cho geht dann wieder zurück? Ja, vielleicht. Oder Cho ist ja auch bald tot wahrscheinlich und sie ist seine Nachfolgerin. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass der stirbt. So, und jetzt kommt also nochmal zwei Seiten Inhaltsverzeichnis, diesmal Inhaltsverzeichnis zur DVD. Also wir sind mittlerweile schon auf Seite 25, aber es ist eigentlich noch nichts passiert. Es ist quasi eine DVD, so ein Pamphlet für die DVD, aber als kleines Heft, als großes Heft. Ja, irgendwie schon. Und jetzt sieht man hier, dass auf der DVD, die Frau macht so Beauty-Qigong. Da macht man so, man wedelt ein bisschen mit den Händen vor dem Gesicht rum und dann hat man keine Shimi und Shiwa mehr, also keine so Altersflecken und wie heißt das? Falten. Genau. Und dann wird auch nochmal gezeigt, dass auf der 3D-DVD noch drei Boni drauf sind, nämlich einmal hier ist das Qigong des Lachens, da spielt Tomabechi auf der Hamigaki Kikofuhl, was auch immer das ist. Ich glaube, das heißt Zähneputzflöte. Zähneputz-Qigong-Flöte. So, also Hamigaki ist ja schon. Hamigaki ist Zähneputzen. Zähneputzen. Ja. Das zweite verstehe ich nicht so richtig. Und das dritte ist nochmal auf der Qigong-Querflöte spielt er da dann. Das ist ein Vortrag von ihm. Also, wenn Henning jetzt da wäre, würde er sich sicherlich ärgern. Er mag ja japanisches Flötenspiel nicht so gerne oder asiatisches. Oh. So schön. Jetzt geht's los. Ah, nee, doch nicht. Jetzt kommt nochmal dasselbe. Jetzt kommt noch mehr Lesson. Genau, jetzt kommt nochmal zur DVD, was genau wirklich man macht. Und es werden nochmal alle Übungen, die auf der DVD sind, auch nochmal hier verschriftlicht. Wäre es auch gut. Falls man keine DVD lesen kann wahrscheinlich. Genau. Also es wird eigentlich nur gesagt, aber es ist auf diesem, danach kommt nach diesem Teil, was man, also vier Tipps gibt es, wie man das Qigong noch effektiver anwenden kann. Und der erste Tipp ist, in sich reinhören und genau auf den eigenen Körper fühlen. Ja. Der zweite Tipp ist, nicht wundern, dass man rülpst oder furzt. Wenn man aufs Klo muss, dann soll man aufs Klo, es ist normal, dass die Nase läuft und so weiter, weil der Körper beim Qigong die ganzen unnützen Dinge los wird. Ah ja. Und dann muss man als drittes sich sehr, sehr verbunden mit dem ganzen Universum und dem Weltraum sehen und seine Ziele sich vor Augen halten. Also Geld, Dünn und Liebe. Die wichtigsten Dinge. Ja, und es werden weiterhin die ganze Zeit diese ganzen Techniken gezeigt. Es ist viele Bilder, ich sehe das gerade. Ganz viele Bilder. Genau, ganz viele Bilder und immer so in Schritten wird gezeigt, was man machen muss. Aber das ist ja sowieso auf der DVD drauf, deswegen ist es eigentlich total obsolet, dass das da alles bei drin ist. Das sind nur Techniken. Auf Seite 34 hat man aber endlich zwischendurch den Tai-Chi-Ball gelernt, weil im Heft lernt man das ohne Energieschuss. Also. Ah, macht er das nur so? Er steht da nur so, als ob man einen Waffenschein hat. Einen imaginären Ball in der Hand hätte und guckt ganz konzentriert. Ach, da leuchtet gar nichts zwischen deinen Händen. Aber das Coole ist, man kann den Tai-Chi-Ball machen und sich dann selber irgendwie dann so in den Kopf reinpacken oder in den Nacken oder man kann ihn so wie ein Onigiri essen. Steht da, also wie ein Reisbällchen. Und damit die einzelnen Teile, die man heilen möchte, heilen. Und ich könnte jetzt auch einen Tai-Chi-Ball hier machen und dir so geben für besser gucken. Ja, oder so, dass du deine Brille nicht mehr brauchst. Das ist cool. Aber die steht dir so gut. Ja, finde ich auch. Deswegen mache ich das ja auch nicht. Ja. Und dann kommt jetzt der ganze Teil von jetzt dem kommt Forschung. Von dem, den der Tomabechi reingechannelt hat. Das ist jetzt ganz viel Forschung, wie mit ganz vielen so CT-Bildern und so, wie man so Hirn Tumore weggemacht hat mit dem Tai-Chi-Ball und all solche Sachen. Aber das habe ich mir nicht alles durchgelesen, weil das zu viel Text ist, weil jetzt fängt wirklich der Text an. Immer schöne Manga-Bildchen. Hier ist aber ein Graph zum, wie der Dopaminhaushalt beim Menschen ist. Und wenn man normal lebt und ist man so auf 100% und ausgeglichen, dann ist man auf 100%. Ja. wenn man lecker isst, das ist so 50%, Alkohol 200%, Drogen 300-3000% und mit dem Qigong ist man bei 10.000%. Also man kann auch Drogen nehmen und das Gleiche erreichen. Ja, nee, nicht, weil man nicht auf 10.000% kommt. Wer braucht denn 10.000%? Also, wenn man keinen Bock auf Qigong hat, kann man als nächstbestes also auch Drogen nehmen. Ja. Dann kommt man immerhin auf 300-3000% Dopamin. Nicht schlecht. Also ich stehe dahinter. Thomas Betschi rausgefunden. 10.000%. Hat er das selber probiert wahrscheinlich, ne? Wie hat er das denn gemessen? Geht es da jetzt um, ich weiß nicht, Dopaminhaushalt? Und das hat er gemessen und dann hat er gesagt, normal ist 100. Ja. Und Drogen nehmen ist 3000. Ja, er meint so, normal, um gut zu leben, braucht man 100%, aber es ist immer besser, mehr zu haben. Besser ist zum Beispiel 10.000%. Genau. Ja, und auch hier, das ist auch für uns eigentlich sehr interessant. Hier sieht man nochmal, wie man Qigong-Wasser machen kann. Ah, super. Eine Anleitung, das könnte auch unsere Hörer interessieren, weil Qigong-Wasser kann man interessanterweise selber machen, komplett. Da braucht man keine speziellen Kristalle oder Mondlicht oder so. Da braucht man nur den Qigong-Shaker. Man muss sich nur dieses Heft kaufen oder man hört unseren Podcast, weil ich erzähle einfach, wie man Qigong-Wasser macht. Aha. Das ist ja toll. Man braucht eine durchsichtige PET-Flasche, PET-Flasche. Und zwar so 500 bis Milliliter bis 2 Liter, das ist wichtig anscheinend, weil das da so drin steht. Und man muss die mit Leitungswasser oder noch besser Mineralwasser füllen. Also man kauft Mineralwasser in einer PET-Flasche. Könnte man auch machen, ja. Kann ich auch eine Flasche kaufen, die leeren und dann wieder erneut füllen? Ja. Ja. Super. Könntest du auch machen. Und dann nimmst du, wenn du sie voll gemacht hast, so dass nichts daneben geht, musst du das machen, machst du die ganz gut zu und schüttelst die 1-2 Minuten nach oben und unten, nach links und rechts und auch diagonal in alle Richtungen, so Pudu-Pudu. Ja. Also Pudu-Pudu immer so Pudu, ist wieder Pudu, hier so ganz Pudu. Schnell. Also Pudu-Pudu ist tatsächlich lautmalerisch gemeint? Ja, das ist lautmalerisch gemeint. Also Wackel-Wackel? Wackel-Wackel, ja, so eher so Schwabbel-Schwabbel, finde ich. Schwabbel-Schwabbel-Qigong? Ja. Was? Und dann ist es energetisiert schon? Nein, das ist nicht schon so einfach. Also das machst du 2 Minuten. Muss man dagegen rülpsen. Und in dieser Zeit denkst du immer ganz fest daran, das ist sauberes Wasser und das ist Wasser, das gut für den Körper ist oder das ist Wasser, das gut für XY ist oder sowas. Ja. Das steht hier. Und dann muss man, na das ist egal. Und dann muss man es auf einen Tisch stellen und da kann man es nachts entweder ins Mondlicht stellen und hat man Mondwasser oder also man kann es auch tagsüber ins Sonnenlicht stellen, aber nicht direkt, weil das ist zu heftig, sondern so durch die Gardinen muss die Sonne da aufscheinen. Durch die Gardinen. Ja, so steht das da. Und dann macht man so ungefähr 15 bis 30 Minuten, aber maximal 30 Minuten. Ja. Und dann gießt man das obere Viertel ab und schüttet den Rest weg oder benutzt den so zum Blumengießen oder zum Geschirrwaschen. Aber nur das obere Viertel ist dann Qigong-Wasser. Ja. Und das kann man ein oder zwei Wochen so aufbewahren. Und man sollte jeden Abend vor dem Schlafen gehen und nach dem Aufstehen ein Glas trinken. Ja. Das ist auch wichtig. Klingt gut. Und man kann... Warum ist es nur das obere Viertel? Setzt sich das so ab? Das andere setzt das, was man nicht braucht, das setzt sich ab. Genau wie wenn du halt die Pudu-Pudu-Übung machst und dann furzt, geht halt da auch das Wasser nach unten, das du nicht mehr brauchst. Das brauchst du nicht mehr. Und wie schöpft man denn am besten das obere Viertel ab? Ja, einfach gießen. Ja, wenn ein Viertel leer ist. Du könntest jetzt zum Beispiel eine 0,5-Flasche und eine 2-Liter-Flasche nehmen und dann einfach die 2-Liter-Flasche in die 0,5-Flasche umkippen. Ja, aber was ist jetzt, wenn ich eine 3-Liter-Flasche habe, eine 4-Liter-Flasche und ich muss 1 Liter abfüllen? Siehst du, deswegen war das ja am Anfang... Außerdem kommt doch das, wenn man schüttet, erst das Unterwasser. Vermischt sich. Ja. Aber ich weiß, wie man daraus eine komplette Flasche machen kann mit Qigong-Wasser. Wenn man das halt so macht, dann wird es ja nur axial verwirbelt. Ja. Aber wenn man das zusätzlich noch radial verwirbeln würde, dann könnte man bestimmt das ganze Wasser nutzen. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ja, aber man sollte mal einen Leserbrief daran, wie das hier schreiben steht. Oder so. Und da ist es so, du kannst das Wasser sogar warm machen. Das kann man auch warm oder kalt trinken. Und man kann es auch zum Schminken benutzen. Auch als Suppe? Auch. Wer schminkt sich denn mit Wasser? Da steht Kesho Sui. Was ist ein Kesho Sui? Achso, Kesho Sui ist Abschminkwasser. Genau. Und das ist gut, das ist nämlich gut gegen Falten wahrscheinlich. Das steht da auch, dass es wieder gut gegen Falten ist. Aber Wasser ist... Es gibt ja auch wasserfest, egal. Die wasserfeste Schminke, aber nicht ist sie auch Qigong-wasserfest. Das müssen wir mal ausprobieren. Ja. Und ich habe noch, danach kommen dann nur noch Testimonials eigentlich. Und das ist sozusagen bekannt als das Beweiskapitel, weil da steht nämlich drin, dass echte Leute, die das sozusagen schon gemacht haben, nach der anderen Zeitschrift, wo das monatlich drin war, was die geschafft haben. Und hier hat die gesagt, ich habe mit der Pudu-Pudu-Kraft 12 Kilo abgenommen, aber meine Oberweite ist gleich geblieben, sagte eine 31-jährige Frau. Und dann ist dann ein ganz langer Text dazu, wie sie sich immer ganz schrecklich gefühlt hat, ganz dick. Und dann hat sie nicht, hat einfach am Anfang nur eine Minute Pudu-Pudu, dann zwei, dann fünfmal Pudu-Pudu. Und dann irgendwann hat sie sich schon so 20 Minuten in Trance gepudu-pudu, steht da. Und dann war alles gut. In Trance gepudu-pudu. Genau. Wieso ist das so wichtig für... Was? Dass die Oberweite gleich bleibt. Also da steht explizit dran. Ja, ich hab's vielleicht hatte sie ja nicht so viel. Das ist eins der zentralen Elemente in diesem Magazin. Ja, aber es ist ja wichtig, wenn du abnimmst, dass du dir die Oberweite irgendwie erhältst. Ich meine, für mich vielleicht nicht. Aber für Frauen schon. Oder hier, sie hat zum Beispiel in einem Monat 9 Kilo abgenommen und hat auch noch Oberweite hinzugewonnen. Hinzugewonnen? Und hat in der Arbeit auch noch Erfolg gehabt, eine 40-jährige Frau. Bastoa ab... Und sie hier? Ah, genau, das ist ein Mann, der 44 ist und der hat ganz lange keine Frau zusammen bekommen und jetzt hat er mit der 8 Kilo abgenommen und eine 10 Jahre jüngere Braut kennengelernt mit Pudu Pudu. Und mit Braut meinst du tatsächlich jemand, den er heiraten wird, nicht Brautmann, sondern... Nee, schon eine Perle. Aber die hat anscheinend, kein Pudu Pudu gemacht, hätte sie vielleicht einen jüngeren Mann gekriegt. Und das ist auch sehr gut, diese 43-jährige Frau hat die Bast von einem C-Cup zu einem F-Cup die Oberweite um 3 Größen vergrößert. Okay, japanisches F-Cup. Ja, ja. Japanisches F-Cup ist wie hier C-Cup. Okay. Aber trotzdem, das Wichtige ist, dass sie größer geworden ist. Unglaublich. Oder hier hat einer, sie hat auch abgenommen und hat dabei mit Musik das gemacht, im Takt von Musik mit ihren Haustieren, mit zwei Katzen zusammen. Zwei Katzen, die haben auch Pudu-Pudu gemacht. Auch getanzt haben. Sind das die Pudu-Pudu-Kitties? Ja, total niedlich. Pudu-Pudu-Kit. Da steht Nodi-Nodi de Pudu-Pudu. So war das. Ist. Und ein anderer hat hat während der Schlafenszeit das gemacht und konnte sich damit irgendwie vor allem mit dem während Mond und den Sternen so, also nachts, ich glaube, das soll hier. Also der hat so eine Art Nashornhorn auf dem Kopf und an der Spitze vom Horn ist eine Kugel und aus der Kugel kommt das Universum. Ja. Sehe ich das jetzt richtig? Und er macht Pudu, Pudu, Pudu. Ich weiß nicht genau, was das mit der Schlafenszeit zu tun hat. Auf jeden Fall hat er es geschafft, dass sein Heuschnupfen weggeht. Ach. Und die haben endlich ein Kind bekommen und sie sogar noch mit 42 Jahren. Und sie hat wieder guten Sex in der Ehe mit 41 Jahren, was davor auch schlecht war. Also das sind wirklich tolle Geschichten. Wegen Pudu Pudu? Ja, ja. Das wegen Pudu Pudu. Ja, aber hallo. Aber er hat den Rest. Ja, also beim Sex ist Pudu Pudu anscheinend auch gar nicht falsch. Man braucht sich, es ist gar nicht schlecht, sich zu bewegen, offensichtlich, steht in dem Text. Das ist für Japanerinnen ja eine neue Nachricht. Und vor allem Schwabbel, Schwabbel zu bewegen. Oh Gott. Entschuldigung, ich finde das ein bisschen traurig auch, aber ich muss trotzdem lachen. Ja, Heft vorbei. Das ist dieses Heft. Also auf jeden Fall, das ist echt auf 70 Seiten irgendwie nicht so ganz viel Information. Was ich interessant fand bei Qigong, ich habe nochmal nachgeschaut, da kann man wirklich, das ist ja wirklich schon einige tausend Jahre alt und es gibt es mit taoistischen und buddhistischen und so sonst was für einen Einfluss aus China. Also man sieht auf jeden Fall, dass auch in Japan so chinesische alte Sachen eine gewisse Faszination ausüben, weil das Heft ist auch sehr auf Chinesisch gemacht, hier so mit rotem Einband und gelben Schriftzeichen, das sieht so aus wie Chinamann. Also selbst da gibt es diese Orientalisierung oder irgendwie Exotisierung vom chinesischen Bild, obwohl das ja auch Asiaten sind. Das ist eigentlich dasselbe. Schwer vorzustellen. Ja, das ist eigentlich gar nicht anders, genau. Aber Qigong auf jeden Fall hat wirklich Effekte auf den Körper. Also das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen nach neuen Studien. Das ist gut für die Knochenfestigkeit, für die Atmung, für dass man, wenn man fällt, dass man nicht so sich so schwer verletzt und für Lebensqualität. Und psychologische Symptome und auch fürs Immunsystem und so weiter. Also man könnte sagen, Qigong ist so, wie wenn man Sport macht regelmäßig. Ja. Klingt cool. Ja. Aber diese ganzen anderen Sachen mit Lotto gewinnen und so. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man seit jeher Qigong benutzt, um große Brüste zu bekommen. So erscheint mir dieses Magazin. Ja. Vielleicht muss man also das erinnert mich so ein bisschen an die Mittelaltermärkte, wo dann immer irgendwo ein Zelt ist, wo drauf steht, Brustvergrößerung durch Hand auflegen. Ja, das kann ich auch. Ja, das können alle mal probieren, ob das funktioniert oder nicht. Aber das scheint mir genauso authentisch zu sein. Ich meine, das ist ein Zelt und Ja. Wenn das ein Zelt ist. Man kriegt auch ein nicht Schild. Einfach so ein Zelt. Ein Schild steht da auch, also wirklich ein Schild, wo auf Deutsch das draufsteht. Ja, auch. Das ja. Muss man und auch da steht immer ein einsamer Mann drin und wartet. Und, ja. Ja. Also anscheinend. Free Hugs. Ja. Das machen die, die geschickter sind. Nichts ist so lustig wie Mittelaltermärkte. Free Creepy Hugs. Auf nach Esslingen. Ach, naja, es ich gibt lustigeres. Ich bin aber echt nach Esslingen dieses Jahr. Ja, es war ganz gut. Letztes Jahr war auch lustig, oder vorletztes Jahr. Wann waren wir da? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Spektakulum. Vorletztes Jahr, glaube ich. Als es so kalt war. Ja. Esslingen Mittelaltermarkt dann? Ja, ja. Also zu ja, ja. Weihnachten. Weihnachts-Mittelalter. Ja, das ist ganz gut. Wo die immer ganz sagen so, hier ein Stockbrot, zwei Gulden. Oder zwei Taler. Oder Silberstücke. Mittelalter war so gut. Im Mittelalter gab es schon nicht ganz viele Währungen, die so koexistiert haben. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Hast du gewusst, dass die Hälfte von dem, was spanische Kolonien in Amerika an Silber abgebaut haben, ging direkt an China? Weil Chinas Währung war spanisches Silber. Humoralpathologie ja. International. Richtig. Hier lernt man richtig was. Und wieso hat das so einen großen Erfolg? Weil die Chinesen das Steuersystem umgestellt haben und die Abgaben wurden in Silber plötzlich abgegeben. Stimmt. Hier lernt man noch richtig was, ne? Ja. Aber hier, was die Chinesen dumm gemacht haben, Geld entwerten, wenn der Kaiser wechselt. Ja. Das war so. Da musste man immer drauf wetten, ob der bald stirbt oder ganz viel Schulden machen. Oh, ja. Und woher kam ein Drittel des weltweit produzierten Silbers damals? Aus Japan. Aus Japan? Aus Japan. Ich dachte, Japan hat gar keine Rohstoffe. Jetzt nicht mehr. Doch. Ja, jetzt nicht mehr, okay. Jetzt ist das Silber weg. Damals war es ein Drittel. Wahnsinn. Ja, die hatten damals ganz viel Silber abgebaut. Vielleicht wurde überall auf der Welt sonst kein Silber abgebaut. Das wird es ein bisschen erklären. Ja, außer in Mexiko. Ja. Aber Münzen selber gemacht haben sie nicht. Dann haben sie doch wieder die chinesischen genommen in Japan. Die haben das ganze Silber nach China exportiert. Ja, und dann die chinesischen Münzen wieder reimportiert. Aber die genau, auch aber, die chinesischen, ja, schon auch ein bisschen. Aber die chinesischen Kupfermünzen vor allem. Das ist dumm. Ja. So, weiter. Aber es ist das nicht so spannend. Doch, ich will mehr darüber wissen. Nächstes Mal machen wir einen rein informativen Podcast, aber das ist nicht dieser. Ja. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut und bei Dragon Ball heißt es Genki-Dama und das ist die Energie von der Umwelt, die man so nennt. Echt? Genki-Dama. Ja. Und Son Goku hat es im Jenseits gelernt bei Meister Kaio, steht im Dragon Ball Wiki. Okay, aber im japanischen Wiki stand, glaube ich, dass man seine eigene Energie. Ja, aber das ist ja Genki-Dama und nicht Genki-Dama. Ja, ich meinte Genki-Dama, ich habe mich versprochen. Ach so. Die ganze Zeit. Oh nein, ich weiß schon, wie die Hörer da saßen. Ja. Verdammt nochmal, du hast nicht Genki-Dama. Ja. Was sind das für Japanologen? Die haben keine Ahnung. Oh, nee. Die sollen sofort einen anderen Dings haben. Was sind wir überhaupt? Mit Podcaster. Host. Podfellow. Du bist Hostess und ja. Die Hostmaster. Postmaster. also es ist ein super Heft, aber es gibt auch noch ein weiteres super Heft. Das machen wir mal ein andermal. Ja, das ist noch komischer eigentlich. Da sind mehr Sachen drin. Das ist ja nur zu einem Thema. Man muss dazu noch sagen, dass die DVD hat ja Geheimtechniken drauf und vielleicht haben sie sich's anders überlegt, weil die ist nicht mehr dabei gewesen, leider. Die ist vielleicht hat es einen nur behalten. Vielleicht hat es einen nur behalten, kann aber auch, vielleicht kann auch sein. Wurde sie auch gestohlen. Davor aus dem Laden hat jemand gesagt, okay, ich gebe dafür jetzt keine 14 Euro aus für dieses Heft. Ja. 14 Euro kann man schon investieren in große Brüste und viel Geld. Finde ich auch, das ist geschenkt. Klar. Ja. Das ist sehr günstig. Ja. Also ich bin jetzt richtig müde geworden, muss ich sagen, von dieser langweiligen Geschichte. Jetzt würde ich gerne ein bisschen träumen. Ja. Geht das geht, aber nach der Pause, weil ich muss dringend puro. Ich komme mit. Ja, wir sind zurück aus der Puru-Puru-Pause und jetzt machen wir einen wunderschönen Traum. Genau. Oh. Und ihr erinnert euch ja alle noch mal ans letzte Mal aufnehmen und da hatten wir diesen wunderschönen Traum mit dem Igel. Mit dem Igel. Und ich habe tatsächlich das, den Enten, richtiger die Igel keine oder Enten ein Adler? Warten. ja, das war der beste Traum. Genau. Der war so gut. Du warst doch gar nicht dabei. Woher erinnerst du dich? Ich erinnere mich vom Hören. Wir haben, du hörst so, den wir haben so einen Podcast, weißt du? Ganz frei im Internet an. Andere Leute hören das auch, was ich hier mache. Ja. Und ich habe tatsächlich den Follow-Up-Dream gefunden. Awesome. Und der wird euch in eine neue Welt entführen. Na dann, schieß mal los. Ja. Erst war ich eine Fee und schwebte gut gelaunt über eine hellgrüne Bergwiese. Da stand doch auf einmal etwas, was davor nicht war. Ein großer brauner Kochtopf. Ich schwebte mal hin und warf einen Blick rein. Noch nicht lachen, weil das wird noch absurder. War leer. Ich überlegte, das war suspekt. Eine Falle vielleicht? Ich musste rein, ich war ja eine Fee. Was? Weiß ich nicht. Ich entschied mich reinzupinkeln. Was anderes schien mir nicht angemessen. Gold oder so. Ich pinkelte etwas schelmisch auf dem Rand sitzend rein. Ein Gewitter zog heran und das Ding regnete voll unter großen Krachen, was mir sehr gut gefiel. Als es voll war, war ich keine Fee mehr. Sehr gut, Herr Mutterkamp. Ja. Jetzt war es eine Wassertonne geworden. Auf ihr wurde ein Papierschiffchen sichtbar. Das eierte ziemlich rum. Als ich genau hinschaute, war es ein weißes Dreimaster-Schiff auf dem Meer, das ich verfahren hatte. Die Leute darauf schimpften und meckerten über Vater Morgana und die Wassergötter. Was? Denen war nicht zu helfen, weil davor war eine helfende große Hand, die aus dem Wasser kam. Ich sah mir das an. Für mich selbst unerwartet bückte ich mich und zog einen Stöpsel, der unten sichtbar wurde. Ein Klogeräusch und das Schiff zog's nach unten, versenkt sozusagen. Als das letzte Wasser rauslief, sah ich das Boot im Ausguss. Boot war leer, Besatzung weg und ich pupelte und zog es da mit etwas Anstrengung und Fummelei durch. Dann ging ich zum Schrank und stellte es hinein. Was hinein? Das Schiff. Da standen schon eine ganze Reihe solcher weißer Schiffe, so sammelordentlich aufgereiht. Oberes Fach, aber darunter gab es das gleiche noch mit braunen Fischerholzbooten. Mir wurde kurz wach und unheimlich. Das war gruselig, dieser Traum. Neben mir war plötzlich jemand, wo ich Angst bekam, war irgendwie mein strenger Chef und ich sagte, richtig oder falsch, gut oder böse und meinte das Stopsel ziehen und ich fürchtete mich vor der Antwort. Den Umständen angemessen war die Antwort. Darauf sah ich aus dem Fenster eine liegende Rakete über den Dächern. Ich erschrak total. Sie wurde aufgerichtet und gestartet, so wie im Fernsehen. Neben mir standen zwei Wissenschaftler, die dazugehörten. Wir redeten wissenschaftliche Sachen und schauten nebenbei in Zeitlupe an, wo die Rakete gerade war. Ich war startklar. Am letzten Ring der Atmosphäre beamte ich mich hoch und saß an einem Cockpit einer Maschine, das sich mit dem Trägerteil der Rakete verschmolz. Abgespackt. Ich glaube, das soll abgespaced heißen. Ach so. Ich sitz am Steuer dieses Flugkörpers und hatte ein bisschen Mühe, mich einzufinden. Das war alles so altmodisch in so einer Rakete. Dieser jemand war wieder neben mir und meint, und, wie ist es? Ich sag ganz ernst, naja, ist halt neu, Raketen. Ja, das ist so eine alte Rakete, so eine altmodische. Ja, aber es ist neu für ihn. Hab ja bis jetzt nur Raumschiffe geflogen. Ach so. Deshalb. Ja. Meine Aufgabe war, den Flugkörper direkt nach dem Verlassen der Erdatmosphäre um 45 Grad umzulenken und in diese Umlaufbahn zu geleiten. Ich flog in meiner Rakete so in der Bahn und alles nervte mich. Um mich herum waren eine Menge wuselige andere Raumschiffe. Ich ärgerte mich, weil ich mein rotes Flugsignal nicht mehr sehen konnte. In der Ferne, wegen der ganzen Glitzer und Funkelei, wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ich wollte das nicht. Das war wie so angedockt, so Formation. Ich dockte mich ab, ganz im Stillen, und saß auf einmal in einem separaten Raumschiff auf dem Fahrersitz, das ich mit Freude als mein altes Maschinchen erkannte. Mir fiel ein, dass da noch was fehlte. Ich stieg aus, runter zur Erde und ging den großen Igel holen. Das ist aber schön, dass der Igel sein Comeback hat. Das ist ja wie das Ölsichtschaf. Ja. Ich nahm ihn und ging wieder hoch in die Sterne. Ist er doch eine Ente? Die zwei Jäger ließ sich wortlos stehen. Sie hatten ihn bereits vergessen. Ich nahm den Riesenigel und packte ihn mir, im Cockpit angekommen, auf den Schoß. Ich wollte ihn sicherheitshalber bei mir haben, wegen verloren gehen. Prachtigel. GPS-Igel. Dann ließ ich die Maschine an und freute mich an dem schönen, lauten, vertrauten Geräusch. Ich wollte geradeaus fliegen, da war es eher dunkel, wie abends, es war Westen. Es war abends. Ja. Ich stand auf einer Art Kreuzung, die anderen waren im Aufbruch nach rechts, Norden, da war es hell und Festtagsbeleuchtung. Weiße Raumschiffe erinnerten mich an weiße große Segelschiffe aus alter Zeit. Meins war grau, sah aus wie ein Tiefflieger. Mein Sohn muss mit, fiel mir ein. War da, lag hinten auf dem Sofa, schlief. Kisten mit meinen Sachen, auch drin, sogar mein Schrank. Dann hab ich die Tiere verteilt, Kaninchen und ein Meerschweinchen mit dem Sohn unter die Bettdecke, dass sie nicht runterfallen. Die zwei Wildlinge Meerschweinchen frei rumlaufen, aber zwei hab ich nicht mehr unterbekommen, die waren so stur. Nirgends konnte man die integrieren. Diese sturen Meerschweinchen. Nirgends kann man sie integrieren. Käfige ging aber nicht mitzunehmen, also Extrawürste ging nicht. Ich dachte noch an der liebe Frau, wo ich arbeite, und drehe mich so um, da sehe ich ein Abschleppseil. Wie auf so einer Scholle steht da der ganze Platz mit allen Tieren drauf. Also die Frau samt Hab und Gut. Also der ganz kleine Wanderzirkus an der Schnur hinten dran. Dann bin ich losgeflogen durch die Sterne, ganz vorsichtig, mit dem Tiertransporter hinten dran. Das rote Flugzeichen sah ich gut. Ich war allein unterwegs. Es war dunkel und unbelebter Weg. Jemand, den ich lieb habe, aber die Kommunikation stagniert, stand an der Kreuzung und schaute mir verdattert nach. Oh. Was? Wo ist die Weltall, die Kreuze? Ich weiß nicht, worum es geht. Vielleicht ist das Kreuz des Südens. So. Ich weiß nicht, ich fand, das hat erst so ein bisschen vor sich hingeplätschert, aber dann war es doch noch richtig schön abgespackt. Ich fand das schön. Plötzlich ist er in seinem alten Raumschiff und dann, ich brauche noch meinen Igel. Dann steigt er einfach aus und ist trotzdem gleich auf der Erde, ne? Geht halt mal runter und dann. Das war echt ganz schön Space Oddity. Ja. Hoffentlich kommt der Igel nochmal vor irgendwann. Ja. Das wäre echt schön. Was war der Igel nochmal? Das ist Mackie. Nein, der hatte doch so ein Prädikat. Mackie. Ja, der war einzig echte. Ein Wunder für jede Population. Eine Wohltat. Ein Segen. Ein Segen, ja. Ja. Das, was jeder gerne hört. Ich mag den Igel gerne. Hoffentlich kommt auch irgendwann mal der andere vor. Wie heißt denn der noch von Mackie? Der Mackie? Lurchi? Der mit dem Schnabel. Pilitipatsch. Pittiplatsch, nein. Ja. Das Pinguin. Entschuldigung. Nupagadi. Egal, der Schrat, genau so heißt der. Der Chef kocht die ganzen Rezepte. Macht. Der Schrat. Genau. Ja, also jetzt sind wir eigentlich wieder fit, ne? Nachdem wir so ausgiebig geträumt haben. Ja. Oh, ich bin auf jeden Fall weggedürst zwischendurch. Aber ein bisschen würde ich mich gerne noch so heilen und entspannen, wenn es da irgendwas gäbe. So. Was Japanisches vielleicht noch. Da fällt mir doch spontan die Reiki-Schule in Kornwestheim ein. Ja, heißt das nicht Reiki? Nee. Heißt es nicht Kornwestheim? Sagen die nicht Laiki? Auf Japanisch heißt es dann Laiki wahrscheinlich. Ja, Laiki. Ja. Laiki, ja. So sagen die, so reden die auch immer. Genau. Das kennt man so. Die sagen es, ja? So. Ja, wollen wir mal ein bisschen Laiki machen? Ja, Laiki. Wie geht das? Also es geht... Ich mache meine Hand auf deinen Körper und dann... Fängt gut an. Ja. Sexual Tension. Und dann fließt meine Energie, die die Energie des Universums ist, in dich hinein und aktiviert deine Selbstheilungskräfte. Also so wie Actimel, aber man muss nichts schlucken. Und auch nicht kalt duschen. Und wow. Nicht teuer. Doch teuer. Ja, kommt drauf an. Actimel ist auch teuer. Ist das teurer als Actimel? Man müsste das mal hochrechnen. Aber es ist wenigstens von Dr. Shirota. Wenn jetzt Dr. Shirota einen berührt, ist man dann auch so gesund. Sofort. Für immer gesund. Und das gibt's in Kornwestheim. Das gibt's in Kornwestheim. Da gibt's eine wunderbare Schule. Da würde ich gerne mal eben im Internet gucken können. Ich muss hier kurz ein Internet freischalten. Okay, was machen wir in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit kann ich mal ein bisschen eintippen. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen erzählen, wo Reiki herkommt. Du kannst du das so gleichzeitig? Nein. Nee. Das ist eine Frau. Multitasking können nur Männer. Reiki-Massage. Nein, Reikis. Reiki-Massage ist doch mal ein Puff, wenn das irgendwo dran steht, oder? Schule, schreib mal aber an. Ach. Ja, was ist denn Reiki? Warum ist ein Pendel unterm Tisch angebaut? Ja, wir haben ein Pendel unterm Tisch. Bein. Das ist gucken, viel zu esoterisch, Juden dieser sind, Tisch. Natürlich. Oh, das kann man auspendeln. Wie viel Plutonium habt ihr? Richtig. In den Chips. In den Mikrochips. So, jetzt wieder Reiki. So, Reiki. Reiki ist eine aus Japan stammende Methode, ich will jetzt nicht Heilmethode sagen, aber Methode, die manche Leute benutzen, um andere zu heilen, Fragezeichen. Und das Heilen ist bitte in Air Marx. Wie heißt es? Ja, Quatsch. Anführungsstrichen. Tüdelchen. Anführungsstrichen, ja. Der Erfinder von Reiki heißt hieß Usui Mikao, genau. Und der lebte 1865 bis 1926 in Japan. Und man könnte jetzt denken, der war vielleicht irgendwie Priester oder der war vielleicht irgendwie sowieso schon ein Heiler oder hat vielleicht irgendwas in der Richtung gemacht, aber er hatte verschiedene Berufe und das sind alles Berufe, die damit nichts zu tun hatten. Beamter, Firmenangestellter, Kaufmann, Reporter und politischer Sekretär. Das war der alles. Aber das hat ja alles damit nichts zu tun. Und Reiki. Reiki hat er dann erfunden, relativ gegen Ende seiner Lebenszeit. Er wollte nämlich Lebensfrieden und Weisheit suchen und finden und hat sich nach vielem Hin und Her dann dazu entschieden, sich dem Zen zu widmen und hat viel meditiert und so, aber hat es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Also hat er so einen Priester gefragt, wie kann ich denn Lebensfrieden und Weisheit finden? Und er sagte, ja, dann stirb halt doch einmal, um auszuprobieren, ob du wiederkommst. Ja, guter Tipp. Ja, der war dann schon genervt von ihm. Ja, ich fürchte, es klingt so. Ja, geh sterben. Richtig. Ja, geh doch sterben, verrückter Mann. Und der hat dann, er hat es dann so aufgefasst nach dem Motto, oh, meine Lebenszeit ist wohl abgelaufen, kann ich ja in den Wald gehen und 3 Tage fasten. Aus den 3 Tagen wurden dann 21 Tage. Oh. Der war im Wald und hat 21 Tage gefastet und um Mitternacht des 21. Tages kam auf einmal ein den Scheitel durchstechenden Schmerz oder Impuls. Danach wurde er ohnmächtig und nach mehreren Stunden wachte er auf und hatte auf einmal Heilungskraft. Und die nannte er Reiki. Dann doch lieber vom Blitz getroffen werden. Ja, aber es ist anscheinend ähnlich. Muss immer irgendwas passieren, bevor man was Gutes erfinden kann. Ja, radioaktive Spinne. Sowas, ja, genau. Ich habe mir mal auf die Zunge gewissen, Zellers. Jetzt habe ich magische Zungenkräfte. Das könntest du vielleicht irgendwann herausfinden. Jedenfalls. Und dann gibt es diese, also auf der japanischen Wikipedia stand dann sowas wie, dass er vom Berg dann also aus dem Wald herunterkam und stieß sich den Fuß an so einem Stein an. Und zwar so sehr, dass der Fußnagel so abgerissen war. Ah. Und es blutete ja ganz erbärmlich. Dann hat er seine Hand da drauf gelegt, ohne nachzudenken. Und das Blut hat gestoppt und es war kein Schmerz mehr da. Dann dachte er sich, aha, ja, das ist ja interessant. Jetzt. Ich bin ja unterernährt und im Delirium. Das ist ja komisch. Ja, genau. Und dann ist er da an so einem Waldweg vorbeigekommen. Da war ein Gasthaus. Und in dem Gasthaus hat er für umsonst ganz viel essen dürfen, weil er die Tochter des Wirtes geheilt hat, die nämlich so arg Zahnschmerzen hatte, dass ihr Gesicht aufgedunsen war. Dann hat er die Hand aufgelegt und der Schmerz war vergessen oder weg. Wo hat er denn die Hand aufgelegt? Im Gesicht, da wo der Schmerz war, also auf dieses angeschwollene Gesicht. Okay. vor Zahnschmerzen angeschwollenes Gesicht. Ist, kann ich mir so vorstellen, dass sie so einen Lappen um hat. Ja, genau. Das war genau so. Und die Backe war ganz dick. Immer so dick. Gesagt, ja. Oh. Der Typ, der 20 Tage in der Wildnis war und ganz doll gestunken hat, und sich also sie angefasst hat, da war der Schmerz vergessen. Ja, richtig. Ganz genau. Da war das Ekelgefühl stärker als der Schmerz. Ja, im gleichen Jahr hatte dann noch die Usui-Akademie für Reiki-Heilverfahren gegründet in Tokio. Das war schnell. Ja, bis auf den Namen gleichen, kommen. Gleichen Jahr. Naja, Reiki ist das heißt universelle Energie, also Rei ist von Geist und Ki ist Energie, also Geistenergie, aber es wird hingehend immer übersetzt mit ja, Superkraft oder wie heißt es hier? Ultrakraft. Megakraft. Lebensenergie meinen die. Die göttliche, universelle und unerschöpfliche Energie. Stimmt, das kann ich auch aus den Zeichen lesen. Ja, kann man auch. Ja. Man kann so ziemlich vieles aus solchen Zeichen lesen, gerade wenn man die nicht so gut kann. Ja, da kann man alles reininterpretieren, was man will, was man gerade braucht. Ja, und wie gesagt, dann hat er diese Universität gegründet, beziehungsweise Akademie, und die gibt es auch bis heute noch. Und einer seiner Schüler ist nach Hawaii ausgewandert und hat da auch quasi einen Ableger aufgemacht, und dadurch ist es quasi nach in den Westen gekommen, und dann wurde das quasi hinterher so in den letzten 20, 30 Jahren wurde das wieder in Japan reimportiert. Also das ist was Japanisches, was lange dann weg war und dann jetzt wieder nach Japan gekommen ist. Und habe ich Sushi. Oder Döner. Richtig. Ja. So das ist genau wie die halben Kokosnüsse mit Cocktails wieder zurück nach Hawaii importiert wurden. Die bunten Hemden. Ja, also es ist, das ist die Entstehungsgeschichte von Reiki. Jemand hat sich den Fuß gestoßen und war vorher verhungert. Klingt gut. Ja, und da gibt es diese tolle Reiki-Schule in Kornwestheim. Da habe ich mich mal informiert, was Reiki alles ist. Bei Kornwestheim sind auch die Bürger-Maultaschenwerke. Und in Kornwestheim ist das so ein alter Wasserturm, wo man Dinner in the Dark machen kann. Da kann man essen im Dunkeln. Ah, schön. Das habe ich mal gemacht. Ich habe das auch mal gemacht. Dann kann man auch in der eigenen Wohnung. Ja, das funktioniert nicht so gut. Aber das war keine Blinden, die einem Essen an den Tisch schicken. Ja, das war kein Blinder, sondern ein Typ mit Nachtsicht. Bei mir schon. Aber das ist ja langweilig. Boah, das ist ja cool. Das war voll lame. Das ist ja wie, was ist denn das? Das weiß man ja nicht. Sam Fisher kommt. Tom Clancy's Nachtdinner. Tom Clancy ist Tom. Da kommt immer jemand mit Nachtsichtgerät und dreht den Hals. Oh, nee, er dreht ihr Essen an. Scheiß Cyber Ninja kommt und bringt dann das Essen. Es war schon ganz witzig. Hast du Sushi? Was gab's? Nee, es gab kein Sushi. Oh. Es gab Suppe? Selbstgemachte Nudeln. Vorher gab es so Feldsalat mit Cranberries. Und dann gab es Kranichbeeren. Kranichbeeren? Also. ja, normales Essen. Und bei mir hat er extra... normales Essen. Nicht einmal normales Essen. Bei mir hat er extra die Laktose weggelassen aus der Nachspeise. Moment, ich mache bei ihm keinen Löffel Laktose. Das ist egal, das sieht die nicht. Oh, wäre ich wieder albern. Okay, jedenfalls. Aber es kommt noch eine Frage zu Kornwestheim. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ist es, wenn das Bürger ist, dann schon hier im Bundesland? Das ist schon oder? Ganz nah, ja. Cool. Stuttgart. Ah, nördlich von Stuttgart, irgendwie sowas, oder? Nördlich Stuttgart. Ich komme immer vorbei, wenn ich nach Hause fahre. Cool. Okay. Nordwestlich. Können wir mal irgendwann ja auch einen Betriebsausflug machen und die Reiki-Werke in Nordwestheim besichtigen? Maultaschenwerke. Würde ich auch gerne mal sehen. Also, ja. man sieht auch so ganz tolle Fotos hier, wie eine. Junge Frau, man sieht sie so schräg von oben, und jemandes Hände sind an ihre Schläfen gelegt, ganz sachte und sanft. Süßes kleines Baby. Und drunter ist ein süßes kleines Baby, das sind wahrscheinlich die gleichen Hände, und da sieht man, wie klein so ein Baby ist. Oh. Und die Hände sind so im Kopf gelegt, wie beim Wrestling, wenn man jetzt so den Kopf von dem Baby zusammendrückt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass Babys so klein sind. So winzig, ja. Oh. Noch kleiner als Bäcker. Hm. Nee, das glaube ich nicht. Auf dem Kopf her. Wie, ja, so leicht wie ein Ellbogen. Was? Ja, wer jedenfalls über dieses Thema lesen möchte, muss die Biografie von Snoop Dogg lesen. Genug Werbung für heute. Genug Werbung für Snoop Dogg. Ja, also jetzt schreibt die interessante Sachen über Reiki, dass man halt verschiedene Einweihungen machen muss. Es gibt verschiedene Grade von Reiki und je nachdem, welchen Grad man erreicht hat, desto mehr fließt die Energie. Also man ist ein besserer Kanal für diese universelle göttliche Pipapo-Energie. Wie rum ist das gezählt? Also wenn man Reiki ersten Grades hat, dann hat man am meisten Energie oder ist es bei zehnten Grad? Nee, je höher, glaube ich. Ah, okay. Vielleicht stimmt das auch nicht. Jedenfalls. Wenn Reiki ersten Grades hat, dann kann man das noch behandeln lassen, aber sonst. Soll ich mal zum Arzt gehen? Ja, sie haben Terminal Reiki. Terminal Reiki. Diese Dame, die Reiki-Schule in Kornwestheim leitet, die sagt abschließend einfach: Reiki ist die Gabe und Gnade Gottes. Hm. Und dann ist dann so ein Gänseblümchen. Ist das Jesus Gott? Oder? Gott. Schon Gott. Ist schon der. War der Gott. Japaner auch Christ? Nein, er hat Zen probiert und ach, ja, war stimmt. Bei einem buddhistischen Priester. Du kannst ja auch Zen probieren und trotzdem Christ sein. In Japan ist alles möglich. Können das ja, die machen ja, ja. immer so. Der Fantasie? Das ist Synkretismus. Das Zauberwort. Dann kann man hier nachlesen, was Reiki kann. Reiki ist eine Methode, die ihre Selbstheilungskräfte aktiviert, die Harmonisierung von Körper, Geist und Seele bewirkt und dabei Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und Glück fördert. Okay. Ah ja. Also nicht generiert oder erzeugt, sondern fördert. Das heißt, wenn du schon Glück, Ausgeglichenheit und Zufriedenheit in deinem Leben hast, dann ist es auch gut, wenn du Reiki machst quasi. Huh. Ja, schadet nicht. Aber warum ja. macht man nicht einfach Pudu Pudu? Pudu geht auch, ja. Das ist doch besser, weil das macht das auf jeden Fall und fördert das nicht nur. Vielleicht kennen die das nicht, das Pudu Pudu, der Reiki-Meister aus Convesta. Ich glaube auch. Wir Mist, wir hätten es andersrum machen sollen. Weil meins ist besser eigentlich als deins. Jetzt komme ich mit sowas Lame hier an. Ja, so Reiki. Stinkt voll ab. Reiki. Ja, also es ist... Es wird hier alles Mögliche aufgeführt, was man alles machen kann mit Reiki, was hilft zum Beispiel Ängste verstehen und bewältigen, universelle Kraft tanken, uns mit der kosmischen Energie anreichern, andere besser akzeptieren und es hilft auch bei Depressionen, Ängste, Entkrampfung und Wundheilung. Entkrampfung und Wundheilung. Ja, genau. Warum ist das jetzt zusammengefasst? Nein, es ist nicht. Nacheinander, ja. Also was mir persönlich hilft, andere besser zu akzeptieren, ist, wenn andere nicht immer so arschlich sind. Ja, das würde auch gut helfen. Ja, und dann steht da natürlich in roter Schrift unten drunter, ich weise darauf hin, dass bei Verdacht auf schwere körperliche oder psychische Erkrankungen zuerst immer ein Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeut aufgesucht werden muss. Aber nicht unbedingt in der Reihenfolge. Lieber Heilpraktiker, Psychotherapeut. Lieber erster Heilpraktiker, ja. Der ist ja ganzheitlich. Reiki ist übrigens auch ganzheitlich. Das finde ich auch gut, dass sie damit impliziert, dass Reiki noch weniger hilft als Heilpraktiker. Ja. Das ist echt kein sehr hohes Maß an Verlässlichkeit. Also es stand doch irgendwo, dass Reiki nie irgendwie nachgewiesen wurde, dass es hilft. Ja. Und es gab ja neulich eine Studie in Amerika, ich habe mir jetzt nicht mehr genau rausgesucht, welche das war, aber die haben, das waren Befürworter von Reiki, die diese Studie gemacht haben und am Ende kam halt raus, die Leute, die Reiki bekommen haben, denen ging es besser. Die Leute, die von Leuten behandelt wurden, die nur so taten, als würden sie Reiki können, ging es auch besser. Mhm. Nur die Leute, Akupunktur. Ja, genau. Nur den Leuten, bei denen nichts gemacht wurde, denen ging es nicht besser. Natürlich. Also im Endeffekt ist es so wie immer, so wie auch bei der Homöopathie oft gesagt wird, wenn man den Leuten viel Zeit und private Zeit zuwendet und wenn man mit ihnen redet und sich ein bisschen denen widmet, dann geht es denen besser. Ja. Genau. Ja, das ist Reiki. Selbstheilungskräfte. Ja. Die werden schon aktiviert, wenn man irgendwas macht. Deswegen, das sollte man schon machen. Sollte man machen. Aber liegt nicht an Reiki, sondern einfach nur daran, dass die Leute an sich glauben. Ist auch gut, dass hier dann dran steht, die Grenzen von Reiki. Reiki kann keine Wunder bewirken. Qigong schon. Wenn Heilung geschieht. Ach, du alter Qigong-Fetischist. Du bist echt ein Angeber. Ja. Ja, Sport, weil sich bewegen ist besser als nur auflegen. Ja, das stimmt. Sag's dem DJ immer, wenn du tanzen willst. Ja, stimmt. Das kann man bald bei Partys und bei der Diskussion Reiki versus Qigong sagen. Entschuldigung, ja, aber ich wollte nicht unterbrechen. Was Qigong auch zum Beispiel Reiki jetzt, wie heißt das, vorhat? Nein, was ja, Qigong... Worin das Reiki voraus ist, ja. Genau, danke. Ist zum Beispiel, steht extra, Reiki hilft nicht bei Gewichtsabnahme oder Zunahme. Oh. Siehst du, wenn man sich nicht bewegt. Reiki kann weder Narben noch Falten beseitigen. Tja. Also alles das, was Qigong kann, kann Reiki nicht. Ja. Das finde ich jetzt auch ein bisschen schade. Deswegen ist ja Qigong auch über 1000 Jahre alt und Daikin nur mal knappe 100. Ja, das stimmt. Da ist die Homöopathie älter. Ja. Das kann so Mitte, die Mitte zwischen Qigong und Reiki. Das sind die beiden Pole. Aber kann Reiki, kann Qigong Operationen rückgängig machen? Ja. Was? Weil Reiki kann nicht. Das auch nicht. Aber ich wollte nur mal nachfragen. Was? Operationen rückgängig machen? Okay, mit Qigong kann man seine, ich glaube, mit Reiki kann man auch seine Augenfarbe ändern, oder? Was? Nicht? Das kann man mit Kontaktlinsen. Ich bin total unaufgeklärt über das Thema. Ah, okay. Hier steht auch ganz toll und wichtig für alle, die das versuchen möchten. Zerstörtes Gewebe oder appuntierte Gliedmaßen wachsen nicht einfach durch Reiki wieder nach. Für Leute, die oh dachten, Manu. Ja. Scheiße. Oh, jetzt mache ich hier. Jetzt sitze ich hier mit nur einem Arm. Stundenlang berühren von dieser Frau. An meinem Stumpen. Immer noch nichts wachgewachsen. So eine Schweinerei. Tja, was mache ich denn, wenn ich doch nicht zufrieden bin mit meiner Kastration? Dann machst du Pudu Pudu. Dann hilft nur Pudu Pudu. Ja, aber wirklich. Man muss noch einen kleinen Rest haben, um dem zu Pudu Pudu, damit das dann auch wieder nachwachsen kann. Herr Arzt. Ja. Frau Arzt. Frau Zahnarzt, Frau. Gibt gar nicht mehr Zahnarztfrauen in Werbung, ne? Ich weiß nicht, ich gucke so selten Werbung. Jetzt sind es Zahnärztinnen selbst. Echt? Ja. Also, sie müssen ach, dürfen nicht jetzt auch Frauen Zahnarzt werden? Ja, ist jetzt neu. Interessant. Und dann kommen jetzt die Männer von denen als Zahnarztfrauenmann. Nee, als Zahnärztinnenmann, kann ich sagen. Früher habe ich gedacht, als Kind, weil ich schon so egalitär eingestellt war, dass Zahnarztfrau die Bezeichnung wäre für einen weiblichen Zahnarzt. Ah. Das konnte ich mir nicht erklären, dass das die Ehefrau eines Zahnarztes sein sollte. Das kam mir auch absurd vor, dass man jemanden interviewt, der Ehepartner einer Person ist, die was über das Thema wissen könnte. Ja, das Problem ist, dass Zahnärzte sind gut mit Zähnen und Zahnarztfrauen sind gut mit Beauty. Die wissen auch ein bisschen was von dem Mann und deswegen kann man denen mehr trauen in Hinsicht Beauty als Beauty. Als Zahnärzte. Weil wenn Zahnärzte dir was erzählen, die wollen immer durchbohren. Ja. Ich hasse Zahnärzte. Wie Chirurgen. Erst schneiden, dann fragen. Aber das ist auch der Grund, warum sie ihn so liebt. Ja. Naja. Ja, das war auch schön. War das schon alles? Reiki, ja, ne? Ja, oder gibt's noch was? Es gibt viele interessante... Warum ist das dann so beliebt, wenn das so bescheuert ist? Nichts kann. Und warum muss man das lernen? Und warum ist das so teuer, diese ganzen Lehrgänge zu machen? Weil das ist doch immer, um ein Level hochzukommen, muss man schon mehr bezahlen als bei World of Warcraft, richtig, oder? Richtig. Kommt drauf an, vielleicht kann man Reiki auf so chinesische Kinder ableveln lassen. Und dann kauft man das einfach. Ich glaube, das musst du selber machen. Du bist ja der Kanal quasi. Okay. Also du bist ja der Mensch, der die Hand auflegt. Und ich meine, du kannst ja die kleinen chinesischen Kinder nehmen und deren Hände dann an die Leute halten. Aber ich weiß nicht, ob die dann so zufrieden vielleicht sind. Vielleicht verkaufen ja auch die Hände. Ja. Ja. Das. Ja, also das war Reiki. Und wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal die Reiki-Schule, also reiki-schule-kornwestheim.de angucken. Ist auch eine sehr hübsche Website. Ich sag jetzt mal, die sieht so aus der Joni heraus aus. Also es ist halt so mit Blumen und so schön und so Bilder und so. Ja. Ja, Reiki-Style. Ne? Doch, gefällt gut. Und sie ist, also die Dame, die das macht, Susanne Dani-Ildis, ist freie Reiki-Großmeisterin, / Lehrerin. Also sie ist Großmeisterin. Sie ist nicht nur irgendeine, die dann, weißt du, sie weiß schon, was sie macht. Nämlich nichts. Nennt man sie auch die Hand Gottes? Ja. Wie Cho-Sensei? Ich glaube, Reiki stinkt voll ab gegen Qigong. Okay. Also, ja. Da brauchst du jetzt noch mal nicht mehr kurz drauf rumhacken. Ja. Also, ist okay. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Also, liebe Hörer, schreibt uns, was ihr lieber mögt, Qigong oder... Nein, schreibt ich würde sagen, wir machen einfach einen Poll auf Facebook oder auf unserer Seite. Auf unserer Google-Plus-Page. Nein, die werden wir nicht haben. Das reicht. Wir haben genug Seiten. Ja, wir machen vielleicht noch eine Google-Plus-Page, auf der wir schreiben, wir sind auch bei Facebook. Link dazu. Google-Plus ist doch tot. Und dann machen wir Google-Plus, Geisterstadt. Ja. Das Einzige, was gut ist, ist FaceTime bei Google-Plus. Hangover. Hey, Face-Look. Huddle. Nee, das ist auch noch was anderes. Naja. Ja, sehr interessant. Dankeschön. Gerne. Jetzt fällt mir noch was ein, nämlich... Ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass ich ESO-Wort scheiße finde. Ja. Wie auch alle anderen skeptischen Podcasts, Blogs und sonstigen Angebote. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass Astrodiktikum Simplex auch doof ist. Ja. Von denen hatte ich eben das der mit... Der hat gar keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. Ist auch aus Österreich. So, das reicht ja. Das hört man ja schon am Namen. Ja. Richtig. Der Herr Schlagobers. Richtig. Herr Schlagobers. Ja, von dem hatte ich das gelesen bei Twitter übrigens, was ich eben gesagt habe. Was? Das mit Crayon. Ach so. Das ist schon lange her. Ah. Und ich will nur auf was anderes hinaus, nämlich, um zu beweisen, dass wir auch besser sind als ESOWatch, bin ich mal auf ESOWatch.blogspot.com gegangen und habe geguckt, was da so gibt. Und es war mal was Lustiges. Nämlich, es ging um Jesi. Jedi. Wie ist die Mehrzahl von Jesus? Jesus. Jesuiten? Jesus. Ja, stimmt, aber mit Jesuiten. Jesata. Es geht wirklich um um Leute, die denken, sie sind Jesus. Und da waren ein paar aufgeführt, also wenn euch das interessiert, schaut euch deren Seite an. Ja, das war's, auf Wiedersehen. Nein, wir wollen natürlich auch zeigen, dass wir unseren eigenen Spin da ein bisschen reinbringen können. Dass wir auch klauen können. Also wir plagiieren das nicht, wir sind nur inspiriert worden, weil eins hat uns einfach zu gut gefallen und da kann, glaube ich, Tim ein bisschen zu sagen. Ja, und zwar ist das der Druckluftantrieb Jesus. Das ist jetzt schon lustig gewesen. Und das ist im Prinzip genau das, wonach es klingt, ja. Er ist Jesus, aber er will auch, dass die Leute Druckluftantrieb benutzen. Ja. Und zwar, also er ist nicht Jesus, der sich jetzt mit Druckluftantrieb genau das dachte ich. Er macht ja nicht Pudu Pudu. Ach ja. Mann, ist ja schade. Er will, dass Autos mit Druckluftantrieb arbeiten. Und er ist auch Jesus. Das hängt aber nicht zusammen. Ach so. Das ist mehr oder weniger Zufall. Also er ist einerseits Jesus. Aber auch ein Druckluftantrieb. Und er hat eine Homepage, informatikbla.de. Ja, /airpower. /airpower. Airpower. Aber er hat jetzt diese Seite informatikbla.de, weil informatikbla.dyndns.org hat nicht gut funktioniert. Darum hat er jetzt eine echte Domain gekauft. Ja. Und ja, die Seite ist sehr gut. Da erklärt er sehr viel, was Druckluftantrieb ist. Aber das ist nicht so spannend und ich wollte nicht überprüfen, ob das funktioniert. Weil es gibt so viele andere gute Sachen, die er auf dieser Seite präsentiert. Warum ist er Jesus? Weil er lange Haare hat. Hat er auch einen Bart? Er hat auch einen Bart. Und hat er ein freundliches Gesicht? Das weiß ich nicht. Man sieht ihn nur von der Seite mit geschlossenen Augen. Aber das liegt vielleicht auch an seiner Adresse. Denn seine Adresse ist Jesus in der Mühlegasse 6 in Dänikon in der Schweiz. Und unter dem, er wäre auch zu erreichen, falls jemand ihm schreiben will und sie diese Frage stellen, wieso er Jesus ist, unter der E-Mail-Adresse airpower@highspeed.ch. airpower@highspeed. Ja, und er lässt sich eben neben der Druckluft, lässt er sich über alle möglichen Themen aus. Auch hat er so ein paar Verschwörungstheorien, 11. September. Dann gibt es noch einen Punkt, noch eine unangenehme Wahrheit und den Punkt und die neueste unangenehme Wahrheit. Aber das ist halt wieder alles so Fukushima oder was auch immer. Alles nicht so spannend. Was ich sehr lustig fand, ist, er hat alle möglichen Artikel, die sich mit ihm befassen im Internet und in gedruckten Zeitschriften und auch im Fernsehen und so verlinkt. Und auch Briefe, die ihm Absagen, die ihm Medien geschrieben haben, hat er auch draufgestellt. Also Hauptsache Publicity. Genau. Okay. Ja, und da war die Zeitung Blick aus der Schweiz, hat ihm nämlich eine Absage geschrieben und die ist sehr schön, weil die gut adressiert ist. Die ist nämlich an den Herrn Jesus von Nazareth in der Mühlegasse 6. Ja, und sie schreibt, sehr geehrter Herr von Nazareth. Was? Ja. Für Ihre Bewerbung sowie für das Interesse, das Sie in unserem Unternehmen entgegenbringen, danken wir Ihnen bestens. Nach sorgfältiger Prüfung Ihrer Unterlagen müssen wir leider mitteilen, dass wir Ihre Bewerbung für die engere Wahl nicht berücksichtigen können. Es haben sich verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten gemeldet, die dem Anforderungsprofil dieser Stelle noch besser entsprechen. Noch besser als Jesus. Ja. Aber was war das für eine Stelle? Ja, das möchte ich wissen. Das schreibt er leider nicht. Ja. Ich bewerbe mich als Messias, ich heiße Jesus. Ja. Also jetzt gibt Leute, die sind besser als du, tut mir voll leid. Das schreiben sie leider nicht, aber ich finde es sehr schön, dass sie schreiben, sehr geehrter Herr von Nazareth. Vielleicht hat er sich auch so als Girl der Woche beworben. Ja, es ist gut, dass sie es so nett schreiben. Das ist doch besser. Ah, doch, sie schreiben unsere Vakanz Bundeshausredakteur, Wirtschaftsredakteur oder Redaktor, wie es in der Schweiz Redaktor. Heißt. Redaktor. Ja. Und dann gibt es auf dieser Seite noch, Grüezi. Was ich mir als allererstes angeschaut habe, war so eine PowerPoint-Präsentation zu seiner AirPower, weil ich wollte mir nicht diesen ganzen langen Text durchlesen. AirPowerPoint. Und die PowerPoint-Präsentation kann ich ja mal so vortragen und du machst dann so Weiterklickgeräusche dazwischen. Air Power. Warum? Jetzt kommt schon ein Klick. Ja. Darum. Erstens Umweltfaktor. Zweitens Erdölvorräte. Drittens Verantwortung. Viertens Nachwelt. Fünftens Kunststoffindustrie. Sechstens noch was. Punkt, Punkt, Punkt. Was? Ja. Noch was. Okay. Umweltfaktor. Milliarden von Vehikeln brauchen täglich ihren Sprit. Wie lange noch? Bis uns die Luft ausgeht? Bis uns das Erdöl ausgeht? Erdöl, oh nein. Oder aber, bis uns das Geld ausgeht? Unsere Zukunft im Jahr 2050. 1 Liter Benzin. US-Dollar, $66.60. Im Jahr 2100, 1 Liter Benzin, US-Dollar, $176.70. Im Jahre 2101, 1 Liter Benzin, unbezahlbar. Im Jahr 2101, sorry, kein Benzin mehr vorhanden. Oh, sorry, tut mir leid. Darum, Air Power. Fragen? Ja, bitte schreiben Sie an Jesus. Keine Fragen. Keine Fragen. Oh, war es nur Text oder auch Bilder? Nee, es war nur der Text. Oh, wow. Darum Air Power. Ja, kein Erdöl mehr. Sorry, kein Benzin vorhanden. Aber das wird sie nicht plötzlich teurer, ne? Ja. Von 170 Euro. Vor allem, das ist im Jahr 2100, ist es da 170 Euro. Und ein Jahr später unbezahlbar und noch in demselben Jahr kein Benzin mehr da. Ja, das geht dann Schlag auf Schlag, ja, ja, ne? Ja. Also das ratzefatz, hat das denn dann weg gekauft? Dann alles. Als das bezahlbar war. Aber ich dachte, das machen dann Schweine irgendwie bei der Donnerkuppel. Ja, irgendwie wird das schon funktionieren. Ja. Erdöl. Man kann immer noch Haustiere verbrennen. Das geht immer. Man kann auch Benzin aus Katzen machen. Ja, meine ich ja. So liquifizieren kann man doch nicht. Ja, ja, in so einem Katzenmotor. Genau. Ja, ja, das war's, das zu Jesus. Jesus. Ja. Ja, also mir gefällt dieser Jesus. Also da waren noch andere gute Jesusse. Jesus ist. Da war ich der. Christis. Christen. Christen. Christen. Da waren noch andere gute Christen. Mehrere andere Personen, die auch meinen, sie seien Jesus. Und aber Jesus, kann man sich mal angucken, wenn man Lust hat. Ist das Jesus ja. Im Sinne von wirklich die Person Jesus oder im Sinne von die Funktion von Jesus? Nee, die denken schon, sie sind Jesus, der Christus ist. Oh je. Von Nazareth. Jesus Christus oder Jesus der Christus? Christus ist nicht sein Nachname. Sein Vater hieß nicht Josef Christus und seine Mutter Maria Christus. Der heißt ja Ben Josef dann, ne? Ja. Und mein Bruder heißt Ben und hat überlegt, wenn er einen Sohn bekommt, der Ben heißt, würde der Ben heißen. Doch gut. Ne? Schön. Oder meiner würde Karin Ben Nemsi heißen. Karin der Knutscher. Sag mal, ich wusste gar nicht, dass wir mit diesen ganzen anderen, weiß ich nicht, Kooperationen und Podcasts und überhaupt im offenen Wettkampf stehen. Doch. Ist das erst seit heute? Oder war das schon immer so? Ja, also ich fand die anderen schon immer schlecht. Ah, okay. Ich habe halt immer ein bisschen gelogen. Ich wusste gar nicht, dass wir auch in der Skeptiker-Szene überhaupt unterwegs sind. Also, wir sind eigentlich keine Skeptiker. Eine Unfug-Szene. Ja, wir sind Quatschköpfe. In der Quatschkopf-Szene. Also Skeptiker, ja. Die sind mir immer alle zu skeptisch. Immer sonntags um 21 Uhr im Deutschlandfunk bei den Quatschköpfen. Nee, bei den Querköpfen. Da Querköpfen. Ja, also wir machen jetzt demnächst mal, gehen wir zu so einem Open-Mic-Abend und dann nehmen wir da einfach mal was auf. Ja, zum Beispiel da, wo du arbeitest. Wo ihr arbeitet. Das ist doch Open-Mic. Ich arbeite im Schloss-Café. Hey. Ja, da ist Open Mic. Der Umsatz Brotlose steigt Kunst. Brotlose Kunst, das ist nicht das, was wir machen. Nee. Wir kriegen so viel Geld und Spenden. Ja. Brot. Und Brot und Mauam und Zwieback. Zwieback. Ein gutes Essen. Leider keine Cabanossi bisher. Und kein wie heißt das? Vierfach-Cheeseburger. Wie heißt der noch? Multi-Cheeseburger. Multi-Cheese. Auch sehr gut im Schlosscafé. Nam, nam, nam, nam, nam. Schlosscafé. Wenn es mal wieder in Erdau. Schlosscafé. Dein zweites Zuhause. Richtig. All deine Freunde sind hier. Nämlich der Barkeeper. Der Barkeeper. Und Nikolaus. Ja, das ist der Barkeeper. Ja, der aber Barkeeper manchmal auch schon andere. Besorgt anguckt, also in dem Fall Bäcker, aber sie sagt immer nichts. Nee. Sondern bringt es einfach. Das ist gut so. Ja. Ich versorge Leute mit Bier, die ich nicht mit Bier versorgen sollte. Ja. Ja, und darum passen wir auch gut in diese Skeptiker-Szene. Ja. Nee, also ich denke, die Leute, die richtig skeptische Podcasts hören wollen, die müssen hier irgendwie Hoaxilla und da Gwupp. Wie heißt das jetzt, der Podcast, der neue von denen? Stereoskop. Ah, Skeptoskop, genau. Das hieß, sollte kurzzeitig irgendwie anders heißen. Gwupp mit Hu. Wegen, das ist ja Who is Who und Gwupp. Ja, das war auch gut. Ich glaube, ich bin auch Gwupp-Mitglied, aber ich habe es vergessen. Ich bin auf jeden Fall Jugendherberge und Kirche und ADAC. Kirche bin ich auch. Und Bahncard. Ja, ich habe neulich Wichtigste. Auch das Heiliges ADAC-Club Nintendo. Ja. Hier, ich habe neulich auch das Heiligsblättle bekommen, aber ich bin ja nicht mal Katholik. Ich bin ja überhaupt nichts. Bei mir steht nichts. Ich bekomme das auch immer. Ich bekomme auch immer Post von der Sparkasse und dann sagen die, hier kommen wir mal wieder mit uns auf den Nürnberger Weihnachtsmarkt, obwohl ich nicht bei der Sparkasse bin. Das ist nicht und obwohl du nicht mal in Nürnberg bist. Nee. Ja, die haben so eine Bus-Tupper-Tour da irgendwie organisiert und wollen, dass ich für 10 € mitkomme. Das ist bestimmt so eine Kaffeefahrt, wo du dann teure Teppiche kaufen musst. Nee, teure Lebkuchen. Nürnberg. Lebkuchen, ja. Ist ja nicht nach, Printen. Geht ja nicht nach Izmir. Oder heißt das auch in Nürnberg Printen oder nur in Aachen? Was ist Printen? Lebkuchen. Nur in Aachen. Dann heißt es nur in Aachen Printen. Also, liebe Nürnberger Hörer, ja, wenn ihr Printen gegessen habt. In Nürnberg heißt es Aachener Printen. Da heißt es Flümli. Ja, ja. War das eigentlich noch? Nee. Also wir schicken schon wieder viel zu viel aufgenommen. Ich würde sagen, wir schicken unseren Zuhörern noch einen Traum? Nee, einen Kristall. Ah, Traum können wir auch machen. Elixier. Und danach noch einen kurzen Traum. Einen kurzen Traum. Und dann sagen wir Tschüss. Ja. Dann gehen wir nach Hause. Tschüss. Hm. Aber erst der Traum. Erst der Traum. Der Traum richtet sich, dieser Traum richtet sich an alle Wohnungssuchenden. Ich träume seit längerem immer um meine Wohnung, die ich suche. Nun hatte ich eine, die habe ich genommen. Das war eine kleine Wohnung, der Neingang nach unten wie eine Rampe. Ging's durch eine Tür und da war noch ein Zimmer. Ich finde es immer schön, dass Leute, die kein Deutsch können, das schreiben. Das hatte auch solche Milchglasscheiben mit einem Grad so, naja, akzeptabel, nahm ich die Wohnung. Irgendwann merkte ich, dass ich nun den einen Teil bekommen hatte vom Vermieter, den oberen, und fragte nach dem zweiten. Der war auf einmal vermietet mit einer alten Oma, die zog aber wieder aus. Auf einmal hatte die Wohnung keine Fenster mehr, ich vergaß alles. Dann zog unter mir eine Frau ein und auf einmal war eine Wohnungstür neben ihrer. Ich erinnerte mich an mein Zimmer und fragte, ob sie das gemietet hätte. Sie sagte nein, sie hat nur ein Zimmer, wie ich gerade. Das war so eine Küchentür aus Milchglas mit Gardine dahinter und eine Klinke dran. Ich machte auf und stand mitten in der Tiefgarage. Das war eine Art Zimmer, improvisiert, und davor Reisebusse. Also alles voller Menschen. Ich erkannte sofort, das war eine illegale Kaffeefahrt und Verkaufsveranstaltung, die ich ertappt hatte. Illegal. Stürmte da rein und beschwerte mich, dass dies zu meiner Wohnung gehört, und machte Zoff. Die Kaffeefahrtler nutzten die Chance der Rettung und hauten ab. Die Veranstalter packten sauer ein. Ich stand und wartete. Sie schauten nach einer Chance. Ich war knallhart. Keine Chance. Auf einmal war alles weg. Menschen. Diese Verkleidungsstoffe vom Raum und Möbel. Und ich stand in einer riesigen, wirklich riesigen Tiefgarage. Und das war ein alter unterirdischer Raumschiffparkplatz. Wow. Ja, und den hatte ich nun geerbt. Aber es mietet da doch nur. Das wusste ich einfach. Ich trat hindurch und hinaus. Und da stand ich vor einem riesigen Bürohaus aus Glas. Darunter war mein Wohnungsfenster und darunter eine Tankstelle für Trucks, Flugzeuge und sonstige Riesenfahrzeuge. Die Raumschiffe. Und daneben meine geerbte Tiefgarage. Alles war halt dunkel und kalten Beton, aber ich fand dieses mein Erbe sehr schön. Oh. Die geerbte Tiefgarage. Irgendwie gut und fühlte mich sehr wohl. Ich überlegte, eine Wohnung suchte ich eigentlich. Platz für mich und ein separates Arbeitszimmer gemietet. Nur erb ich eine Tiefgarage. Ich denk ganz realistisch. Na, mal schauen. Tja. Pragmatischer Ansatz. Gut, dass die Kaffeefahrt auch vorkam, dass wir die schon davor hatten. Man denkt ja so oft an Kaffeefahrt. Genau. Den ganzen Tag denke ich an den Kaffeefahrt. Zufall? Ja. Aber ich höre gerade, der 18-Uhr-Zug ist eingetroffen und hier die ganzen Gespräche, die man jetzt hier vielleicht im Hintergrund hört, sind halt von den Durchreisenden, die auf dem Weg ins Jenseits sind. Und ich denke, mit den Worten, wenn keiner mehr was Spannendes zu sagen hat, würde ich sagen, du guckst so spannend. Ich muss auf Klo. Achso. Ja, wir hoffen, diese Folge hat euch wieder gefallen. Ja. Und bleibt immer schön komisch bleiben. Ja. Folgt uns auf Facebook. Folgt uns auf Facebook, Twitter. Auf Twitters. Auf den Face-Twitters. Ja, über die Interwebs. Und wir haben so ein E-Mail. Humoral. So elektronische, ja. Post ist das, ne? Ja. E-Postbrief. E-Postbrief. E-Postbrief, genau. Also dieser Podcast ist maschinell erstellt worden und ohne Unterschrift gültig. Nee, also ihr könnt uns eine E-Mail schreiben bei humoralpathologie@gmail.com. Die geht dann nach Japan und dann wieder zu uns. Ja. Und wirklich? Ja, das ist für bessere Energie. Ja. Also einmal um die Welt. Mhm. Wir können nicht genau sagen, ob sie zweimal denselben Weg nimmt. Mit ein bisschen Glück geht sie wirklich einmal ganz rum. Ja, wenn wir Glück haben. Einmal Pazifik, einmal Atlantik. Yeah. Aber vielleicht auch Landweg, Bering, ja. Wie auch immer. Die Seitenstraße meinst du? Nee, ich meine Beringstraße. Beringstraße 6. Also in der Beringstraße, da habe ich eine Tiefgarage gehört. Und das Santa Claus oder Jesus, das ist die Frage. Jetzt müsste ich eigentlich noch was erzählen zu den Weihnachtspostämtern in Deutschland, aber das mache ich nächste Folge. Ja. Wenn es eine nächste Folge gibt, das ist lieber jetzt, weil dann ist die Weihnachtsfolge schon vorbei. Ach okay, eine Weihnachtsfolge. Weihnachtsfolge machen wir, oder? Dann müssen wir aber im Hintergrund immer konstant so din din din din din din din. Okay. Stimmt, letztes Jahr haben wir auch eine Weihnachtsfolge gemacht, ich erinnere mich. Ja, stimmt. Wir nehmen aber zu dritt auf und du singst die ganze Zeit. Ja, aber wir nehmen auf von Becker macht Beatbox. Ja. Weihnachtsbeatbox. Das kann ich doch nicht. Hast du gerade gemacht. Ist das keine Beatbox? Weihnachtsbeatbox, das klingt so. Achso. Nein. Ja. Ja, also wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, selber schuld. Schickt uns bitte Wünsche nach Ursprungsnamen, wenn ihr welche wollt. Ja. Bei uns, wie gesagt, umsonst und nicht 40 Euro. Und die werden genauso echt gechannelt. Und genauso mindestens online. Ich fahre immer nach Lemuria und dann werden sie sogar getwittert. Ja. Getwittert werden sie inzwischen. Ja. Wie ist dein Twitter? Sunchao, Z-U-N-Z-U-N-C-H-A-O. Ah, super. Ich habe auch Twitter, aber ich schreibe nichts über. Ich habe keinen Twitter. Schreibst du mal, was du für Informatik willst. Ich mache immer nur Informatik-Scheiße. Informatik ist auch interessant. Verstehst du auch nicht, aber ich finde es interessant. Manchmal auch so basic. Aber ich denke mal, toll, dass du das kannst. Ja, und damit hat jetzt jeder noch was gesagt. Nee. Und ich würde sagen, Omata sagt nochmal. Und wir sehen uns alle in der nächsten Dimension.